Ihm einfach dermaßen okay. Stürzen. Wir wieder da. Befinden uns derzeit auf dem Comtract Campus, einer Halbinsel im Herzen von Helvent, auf der sich das Hauptquartier des Unternehmens befindet. Bisher habt ihr diese zentrale Parkanlage durchquert, seid an dem großen restaurierten Bauwerk in diesem antiken imperialen Stil vorbeigetreten und habt euch an einem kleinen Privatdock, wie Lucien schon sagte, mit Adrian getroffen. Nach der Unterredung seid ihr ein weiteres Mal über den Campus geschlendert und wurde zu einem recht unscheinbaren Gebäude zur Rechten des großen Hauptgebäudes geführt. Das Hauptgebäude scheint ähnlich wie die Bundesbank einst ein wichtiges imperiales Bauwerk gewesen zu sein. Ihr seht jetzt, kommt an dieser weitläufigen Treppe aus weißem Marmor, das zu so einer mächtigen Doppeltür aus der klassischen Helventer Bronze hinaufführt. Und steht weit offen, jeder Torflügel so groß wie drei ausgewachsene Männer. Eingang ist geöffnet und so ein steter Strom von Personen geht ein und aus. Meisten tragen lederne Taschen oder große Papierrollen mit sich und es ist allgemein einfach eine sehr geschäftige Stimmung da. Das Gebäude, vor dem ihr jetzt steht, als ihr an der Treppe vorbeigeht, euch so ein bisschen durch diesen Strom von Personen durchdrängelt, von Timo geführt, dem Praktikanten, das Gebäude, vor dem ihr jetzt steht, ähnelt den Kontoren am Hafen. Insofern ist es aus diesem klassischen roten Backstein gefertigt. Und dasselbe Material, das eigentlich sämtliche Gewerbeviertel Helvents dominiert. Es ragt tatsächlich drei Stockwerke in die Höhe. Und die Türen und Fenstern sind mit besonders verstärkten metallenen Rahmen und schwarzen, mächtigen Nieten, die da reingetrieben sind, verstärkt. Während ihr darauf wartet, dass sich etwas tut, nachdem Timo angeklopft hat, seht ihr jetzt, wie Peek oder Kloppenburg zurückkehrt in Begleitung einer jungen, rothaarigen, sommersprossigen Barista, die einen Korb mit Fratzbrödel und so eine Palette mit Kaffee dabei hat und jetzt einmal kurz jedem von euch einmal freundlich zulächelt und einmal hinhält und darauf wartet, dass sich jeder von euch bedient. Und ja, Timo hatte angeklopft. Ein zweites Klopfen von Seiten Timos bleibt erstmal unbeantwortet. Er wirft jetzt so einen bisschen nervösen Blick zu euch. Haben wir sofort. Als sich der Leibwächter von Adrian so ein bisschen nach vorne schiebt, ihn höflich beiseite schiebt und ungleich heftiger einmal an die Tür haut, worauf er jetzt so ein hastiges Trippeln von Schritten hört, die Tür aufgerissen wird. Während ihr in der prallen Sonne Helvents steht, tritt jetzt aus den Schatten des Gebäudes eine Frau mittleren Alters, gekleidet in eine dunkelgraue Uniform, ergraunde, aber noch nicht ganz graue, schwarze Haare hängen so halblang, glatt bis Kinnlänge runter, Rahmen ein. Ein strenges, aber nicht unhöfliches Gesicht ein, das euch alle einmal kurz mustert. Sie trägt auch unter den Arm einen großen Stapel von Akten. Ihre Hüfte ist ein Gürtel geschlungen, schwarzes Leder, an dem Handschellen hängen, ein Schlagstock und guckt euch für den Moment an. Uniform scheint aus einem dunklen Gewebe gefertigt zu sein, ungleich dieses normalen, etwas helleren Kontraktgraus, ein bisschen gesetzter, fast schwarz, allerdings durchzogen mit so ein paar grauen Elementen. Steht jetzt vor euch, guten Morgen, ich bin Oberst Kalibier. Der Direktor wurde über euer Treffen informiert, wird sich allerdings etwas verspäten. Bis dahin werde ich unsere Erkenntnisse und Vermutungen hinsichtlich des Vorfalls an euch weitertragen und erste Informationen austauschen. Bitte folgt mir doch in die Arena. Arena. Und ohne eine weitere Antwort abzuwarten, dreht sie sich zackig auf dem Absatz um und marschiert in das Gebäude. Die Tür steht offen. Und Kloppenburg oder Peek stellt sich an die Seite und flankiert einfach nur die Tür. Und ein paar Möwen kreischen über euch hinweg. Dann, und gehen wir doch hinterher. Gut. Betretet die Lobby des Gebäudes. Es ist ein großer Raum, von dem mehrere Türen auf der rechten Seite in kleine Nebenräume führen. Über den Raum verteilt stehen drei große, runde Konferenztische, an denen zwischen so 5 und 15 Mitarbeiter jeweils stehen, über Karten gebeugt, in hitzige Gespräche vertieft. An einer Karte, an einem Tisch, siehst du oder du erkennt ihr Kalim, der Leibwächter von Johann. Er lässt ab und zu kurz gelangweilt so den Blick durch den Raum schweifen, erkennt euch, lächelt euch einmal kurz zu, es ist so ein Goldzahn blitzen und Linke Wand ist komplett mit See- und Landkarten behangen, Einsatzpläne, Konferenzprotokolle. Und an der hinteren Wand ist eine große schwarze Schiefertafel angebracht, die mehrere Ranglisten zu zeigen scheint. Daneben führt eine Tür aus dem Raum hinaus. Auf dem Boden führen mehrere Pfeile in unterschiedlichen Farben auf die Tür hin. Einer deutet direkt drauf, ist das Treppenhaus, und die anderen folgen ihm, gehen aber in unterschiedlichen Farben weiter geradeaus. Und ihr seht Kampfring, Büros und Archiv. Rechte Wand ist, wie gesagt, von mehreren Türen gesäumt, meisten stehen offen. Und ja, als ihr so ein bisschen drin steht, der Geräuschpegel unerwartet anschwillt, guckt euch Calibia einmal an. Verzeiht die Unruhe, hier geht's immer ein bisschen heiß her, deshalb der Name. Das ist die Arena. Ich glaube, hier ist gerade kein Tisch frei und sie guckt einmal und wie gesagt, um alle Tische stehen mit mehrere Mitarbeiter, alle in ähnlichen Uniformen, wie sie auch eine trägt und sind anscheinend gerade dabei, Einsätze zu planen oder zu diskutieren. Immer mal wieder dringen so Teile von Konversationen herüber. Ich glaube, wir gehen am besten einfach in eine der Kabinen. Ja, der Direktor wird innerhalb kürzester Zeit zu uns treffen. Hoffentlich. Geht jetzt, öffnet eine. Ist es typisch, dass er sich... Ist das ein untypisches Verhalten für ihn? Eigentlich nicht. Leo Wine ist heute zurückgekehrt und ich glaube, er muss seinen Titel verteidigen. Ah, also ist er im Kampfring. Jawohl. Wie wäre es, wenn wir einfach mal schauen, was er da so macht? Können wir auch machen. Ich möchte mir einmal die Rangliste angucken. Okay, während sie im schnellen Schritt in Richtung des Treppenhauses geht, ihr folgt für den Moment, seht ihr Fimmler, wie er seinen Zeigefinger nimmt und jetzt vor der großen Schiefertafel stehen bleibt, Nika neben ihm und sie sich diese Ranglisten einmal angucken und sie geduldig erstmal in der Tür verharrt. Und lies doch mal vor. Es ist eine Rangliste über Expeditionen, die ein gewisser Harald anführt mit 18 und dann Leo Win und Calibia mit 10. Sie gehen selbst auf Expeditionen? Nicht mehr, aber auf ein paar war ich. Seit wann gehen Sie nicht mehr auf Expeditionen? Seit ich befördert wurde und jetzt hier Oberst bin und naja, den Laden so ein bisschen am Laufen halte, während der Direktor selber auf Expeditionen ist. Hier steht eine Rangliste mit Freikämpfern. Mhm. Wie kann ich mich da eintragen? Nun, ihr sucht euch einen aus, fragt ihn, ob er kämpfen möchte und dann vielleicht hat er Zeit. Pick, Kloppenburg, hast du Zeit? Und er kommt in den Raum rein, stellt sich neben dich, zuckt so mit einer Achse. Ja. Ich möchte auf diese Tafel. Stehen die beiden da am ersten Platz? Du bist so groß, du verdeckst sie. Auf Platz 3. Ja. Ah. Und wer ist auf Platz 1? Samuel Nemerion. Und auf Platz 2 ist Samuel Nemerion der Zweite. Wie passt das? Junior. Ja, Samuel Nemerion, der Zweite ist unser Direktor und ja, der Erste ist sein Vater. Nun, Freikampf bedeutet, es muss ein Nahkampf sein, Hand-zu-Hand-Kampf? Nun, wenn jemand mit Magie mitkämpfen möchte, steht ihm das offen. Allerdings, es ist sehr eng da unten. Und bis jetzt haben sich Magier nicht so gut geschlagen. Der Einzige, der von denen Magier ist, ist Ptah. Ptah. Interessanter Name. Ankisch. Und was ist das für eine Jagdliste, die... Wo ist dieser Mann? Oh, das weiß ich nicht. Müssten wir... Da vorne sind die Einsatzpläne. Vielleicht seht ihr ihn da. Vielleicht ist er aber auch gerade nicht unter Contract. Was meint ihr? Was ist das für eine Jagdliste, die dabei steht? Oh, was? Signor De Rossi sponsert immer mal wieder kleinere Kopfgeldlisten von Kreaturen, die im Archipel oder in der okkulten Zone oder wo auch immer sich einen Namen gemacht haben. Und nun, wenn jemand eine solche Kreatur erschlägt, dann kriegt er einen Buchstaben an der Wand. Was ist der Vorteil, in dieser Freikämpferliste zu sein? Gold. Das ist die Frage. Es ist eher zum Zeitvertreib, ehrlich gesagt. Wir sind häufig hier und warten darauf, dass wir uns irgendwie zu Einsätzen eintragen können und so weiter. Und ja. Von der Gesellschaft für Großwildjagd habe ich schon gehört. Ja, glaube ich gerne. Schöne Villa. Und Rufankel? Simon und Rufankel? Ja. La Sombra und der Herr der Masken, die sind alle noch unterwegs? Oder das sind so die besten Beutetiere gewesen? Ich sehe sie nicht durchgestrichen. Verstehe, verstehe. Der Heuschreckenprinz, na. Megahydra. Ist sie mehr Mega als eine gewöhnliche Hydra? Oh, das müsste Herrn Rossi fragen, ich weiß es nicht. Es gibt sie. Stimmt, er heißt Herr Rossi. Sucht er das Glück? Bestimmt, tun wir das nicht alle? Ja. Also ja, wenn ihr auf diese Liste wollt, fordert irgendjemanden, der auf der Liste steht, heraus, besiegt ihn und ihr nehmt seinen Platz ein. Ich will auf die Liste. Dann jetzt? Haben wir Zeit? Ich glaube, wir haben als nächstes... ist Lisbeth hier? Ja. Lisbeth, wie war noch unser Timing für heute, wie die Elfen sagen würden? Für heute hatten wir nur den Termin mit Herrn von Dieck, aber ich sehe das hier als Erweiterung dieses Termines. Der Rest des Abends ist frei. Morgens um 6 geht's weiter im Amt für arkane Angelegenheiten. Ansonsten haben wir heute nichts zu tun. Also, wenn du möchtest... Ich möchte. Ich will sehen, wie er sich schlägt. Ich Kloppenburg. Und ich fordere dich heraus. Möchtest du auch, Talir? Nun. Gegen wen denn? Gegen Ptah? Zuerst möchte ich auf diesen Einsatzplan gucken. Okay. Gib mir einen Investigation-Check, ob du ihn findest. Bjarne Glockenläuter, von dem habe ich schon gelesen. Was macht er? Der läutet deine Glocken. Disgusting. Er ist ein Zwerg. Ah. Echt? Sich mit jemandem in meiner Größe zu messen? Das wäre schon spannend. Wir wissen alle, was das letzte Mal passiert ist. Darf ich mich hier nicht ganz doofe Frage. Ist, ne? Darf ich mir hier diese Jagdliste notieren? Na klar. Also ihr könnt den Zettel behalten so. Nein, nein. Also das fragt Cem. Ach so. Kalibia. Sagen wir es so. Es, ihr könnt den Zettel behalten. Ich meine. Es gilt eigentlich nur für Mitglieder des Sicherheitsdienstes. Aber, naja, so wie Adrian hinter euch her ist, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis ihr mal bei uns unter Contract seid. Und naja, wenn ihr dann im Archipel unterwegs seid und eins von den Viechern findet, dann klar. Der Kriegsschmied. Ich und Finnen und Nika haben schon eine Expedition für Contract gemacht, also sind wir berechtigt, dabei. Auf diese Liste zu kommen. Ne? Und was bedeuten diese, sind das... Wie sagt man, Multiplikatoren? Wer war es? Neuja 1,15? Ja, wir haben hier einen etwas, einen herben Humor. Es geht um den Anschlag auf Herrn van Dieck. Ah, das sind die Wettquoten. Ich verstehe. Pik und Klomburg 1 zu 100. Na Jungs, dass ihr mit auf diese Liste gekommen seid. Ich glaube, euch fehlt da was. Ich glaube, es ist wahr. Ich bin kein Experte für die Neuja. Wir sollten das vielleicht in geschlossenen Räumlichkeiten sprechen. Aber vielleicht möchten die beiden sich erst... Ihr wolltet dem Direktor sich beim Prügeln zugucken? Ja! Ja, es sollte vermutlich nicht allzu lange dauern. Ja, dann folgt mir einfach unten in den Keller und ich werde dann einfach hochgehen, schon mal den Raum preparen. Und wer über die Investigation reden möchte, kann gerne hochkommen. Wer kämpfen möchte, kann unten bleiben. Und wer sich den Kampf angucken möchte, kann auch unten bleiben. Allerdings, ich habe nicht so viel Zeit. Ich verstehe. Ihr könntet auch sie zum Kampf herausfordern. Ich weiß. Schauen wir doch erstmal dem Kampf des Direktors zu. Und wenn Pimner sich dann prügeln möchte, dann können wir über die Investigation reden. Ich glaube, das interessiert dich eh nicht sonderbar. Nein. Und du guckst so, Pek oder Kloppenberg. Er ist gerade dabei, seinen Sakko auszuziehen und an die Wand zu hängen. Und krempelt so ein bisschen seine Hemdsärmel hoch. Steckt sich, nimmt das Tuch raus, packt es auch vorsichtig dahin, steht jetzt einfach nur in Anzugweste mehr oder weniger. Das würde ich gerne sehen. Er krempelt halt sich die Arme hoch, über und über tätowiert und nickt dir einmal höflich zu, läuft einfach an dir vorbei und beginnt die Treppe runterzusteigen. Hinterher. Okay. Was trägt er für Tattoos? Gib mir einen schnellen Perception-Check. Wir tun ja immer, was wir machen sollen. Wieso machen wir jetzt nicht mal, worauf wir Bock haben? 18. Schauen wir Film dazu? 19. Ja. es scheint alles Mögliche zu sein. Es hat, was du für den Moment siehst, du kannst den Artstyle nicht so ganz zuordnen. Es sind sehr kantige Zeichnungen, also Piktogramme, die du eigentlich eher irgendwie an Wänden erwartest, als irgendwie so organische Tattoos. Es ist nicht irgendwie so ein Tribal-Kram, sondern es ähnelt entfernt vielleicht am ehesten den Darstellungen, die du in der Necropolis gesehen hast, als ihr für Kontrakt schon mal unterwegs wart. Allerdings noch ein bisschen anders. Schwer für jemanden, der es noch nicht gefasst hat. Das Ähnlichste, was du gesehen hast, war das große Abbild des riesigen Sturmvogels, den ihr auf Duat gesehen habt. Das war ungefähr derselbe Kunststil. Okay. Also es scheint irgendwas Archipel-Indigenes zu sein. Okay. Ja, dann folge ich Ihnen. Okay, ihr seht wir jetzt... Wir sehen uns später. Nein, wir sehen dir zu. Ach so. Ja, greift bloß nicht ein. Wenn irgendjemand eingreift, dann... Greifst du in uns ein, sowas von. Babe, your insults. I'm telling you. Gut, ja, du folgst ihm. Das Treppenhaus ist einfach gehalten. Roter Ziegel dominiert das Ganze. Die Treppen sind aus Ziegel. Alles ist Ziegel. Es wird ein bisschen kühler, als ihr unter die Erde geht. Geht einmal runter um eine Biegung und kommt auch schon in den großen Raum. Es erinnert ein bisschen eher an ein Gefängnis. Es sind Käfige an den Seiten. Es sind insgesamt 4 Käfigzellen, die alle aneinander grenzen. Und drumherum Ränge aufgebaut. Und in einem... diese Käfige werden durch praktisch ein Kreuz aus Gittern voneinander getrennt, das jetzt aber oben an der Decke hängt, um alle 4 Käfige zu einem großen zu machen. Auf den Rängen seht ihr einige uniformierte Mitarbeiter, die johlen und jubeln und dabei sind, gerade die beiden Kämpfer anzufeuern. Und ja, du betrittst den Raum, reißt dich ein, es ist überall platzfrei. Möchtest du eher nach vorne gehen, möchtest du eher auf die Ränge gehen? Eher nach vorne. Okay, wer kommt alles mit? Ich komm mit. Ja, okay. Alle. Alle. Keiner will dieser Besprechung beiwohnen. Alle geht runter, und reiht euch nebenan daher. Das Match im Käfig ist überaus brutal. Ihr seht darin 2 Kämpfer. Einer von ihnen ist in eine sehr schwere Rüstung gehüllt, trägt ein stählernes Halsband, unter dem wallendes blondes Haar hervorkommt. Stirnband meine ich, unter dem wallendes blondes Haar hervorkommt. Trägt einen großen Zweihänder, ein Schild auf dem Rücken und ist von so einer Art leuchtenden Aura umgeben. Er ist gerade dabei, mit schnellen und trotzdem weiten Hieben, perfektes Schrittwerk, sich langsam auf seinen Gegner zuzubewegen. Und mit jedem Hieb drängt er ihn weiter in die Ecke. Sein Gegner ist absolut blutbesudelt, trägt einfach nur ein leichtes Wams, hat offenbar schon was gegen die Nase gekriegt, die profund blutet. Und er trägt 2 Schlagstöcke, einen in jeder Hand, einem umgekehrten Griff, einem normalen Griff und ist gerade dabei, so gut wie möglich das große Schwert, das immer wieder auf ihn einkommt, auszuweichen. Kurz einmal zu blocken, indem er gegen den Griff selber haut, nicht gegen die Klinge, woraufhin der andere für den Moment aus dem Gleichgewicht kommt. Blitzschnell wirbelt er jetzt einmal um ihn rum, duckt sich erneut unter einer Finte hinweg, zieht ihm mit dem einen Tonfa das Bein weg. Er schafft es, sich mit dem Schwert zu stabilisieren. Beide ducken sich wieder zur Seite weg, gehen wieder aufeinander zu. Und es scheint echt eher wie ein sehr gut durchchoreografierter Kampf zu sein. Sie scheinen für den Moment noch miteinander zu spielen. Der eine jetzt mit dem langen Haar... lässt einmal nochmal die Schultern knacken, packt das große Schwert in den Boden, nimmt das Schwert jetzt in eine Hand, geht in etwas defensivere Pose. Der Angreifer reißt sich jetzt das blutige Wams weg, trägt darunter einfach nur ein Unterhemd, rückt sich das Barett, das er immer noch auf dem Kopf trägt, zurecht, nimmt den einen Tonfer, wirft ihn einmal hoch, blitzschnell wirft er einmal den einen Tonfer in die Richtung, er schafft es gerade, es mit dem Schild zur Seite wegpacken, er duckt sich unter diesem Schild-Bash praktisch hinweg, haut ihm einmal gegen die Kniekehle, prallt an der schweren Rüstung ab, Schwert kommt von oben auf ihn runter, Tonfer hoch, geblockt, zur Seite gerollt, Schwert runter, zur Seite gerollt, Kick gegen das gepanzerte Bein, verdammt, jedes Mal! Er wird einfach weggetreten, rollt sich zweimal, prallt gegen die Käfigwand, zieht sich wieder hoch. Ein Ausfallschritt nach vorne, der Paladin ruckt zurück. Großes, leuchtendes Licht geht über sein Schwert. Sein Ausschlag, er blockt wieder, wird durch die Energie nach hinten geworfen, hat allerdings im Fallen geschafft, seinen zweiten Tonfa aufzuheben. Wirft ihn nochmal, diesmal blockt er ihn mit dem Schwert, wirft den zweiten, unerwartet, blockt er den zweiten auch, steht plötzlich vor ihm, reißt ihm den Schild weg, haut ihm einmal ins Gesicht, haut ihm zweimal ins Gesicht, haut ihm dreimal ins Gesicht. täuscht den vierten Schlag an, zieht ihm die Beine weg und boom, haut ihm den Ellbogen ins Gesicht. Der Paladin knackt nach unten. Ihr seht jetzt, wie diese heilige Aura um ihn einmal flackert, ausgeht, er sich wieder aufstellt, einmal durchatmet. Ihr seht, wie manche seiner Wunden anfangen zu heilen. Derjenige, den ihr jetzt als Direktor identifiziert habt, seufzt einmal auch nicht mit der Heilung, bevor er ihn jetzt oben einmal gegen den Kopf schlägt, die Finger runter in das Stirnband packt, ihn nach vorne ziehen möchte, in seine Faust rein, das Schwert von der Seite kommt, er loslassen muss, ihn wegstößt, bevor haarscharf hier jetzt ein tiefer Riss in seiner Bauchhöhle aufgeht. Ja, stolpert so zwei Schritte zurück, atmet auch einmal, zweimal durch. Die Blutung wird ein bisschen langsamer. Er rennt wieder auf ihn zu, schlägt ihm einmal gegen den Schwertarm, schlägt ihm das zweite Mal gegen den Schwertarm. Finger gehen einer nach dem anderen auf. Er lässt das Schwert fallen, der andere kickt es jetzt weg, prügelt ihm einmal. Er schafft es, den Schild zu heben, prügelt ihn gegen den einen Kopf, prügelt ihn gegen den anderen Kopf, zieht einmal hoch und kloppt einfach einmal, zweimal von oben auf ihn runter. Paladin schafft es, den ersten Schlag zu blocken, den zweiten Schlag zu blocken mit seinem Schild. Schild zerbricht mittlerweile. Tonfas zur Seite weg, nimmt ihn einfach nur, klatscht den Kopf auf den Boden. Paladin greift nochmal hoch, packt ihn an dem T-Shirt, reißt ihm das Unterhemd ab, kloppt einmal nach vorne, knallt nach hinten, geht wieder nach unten. Beide jetzt stehen wieder auf, stehen voreinander, keine Waffen mehr, einfach nur Fäuste. Paladin teleportiert sich, wump. Taucht weg, taucht hinter ihm auf. Er erwartet das, haut den Ellbogen nach hinten, blockt mit seinem Ellbogen, duckt sich drunter weg und der finale Schlag reißt einfach nur den Schädel einmal zur Seite, langes Haar wallt zur Seite weg, dreht sich einmal um und kippt nach hinten um. Während jetzt der Sieger des Kampfes anscheinend sich immer noch die Wunde um den Bauch hält, einmal, zweimal zurückstolpert, sich an dem Käfig festhält. Harald! Puh. Und jetzt ein etwas älterer Herr in einer einfachen weißen Robe, die mit einem großen roten K versehen ist und eine rote Binde um den Arm trägt, einmal nach vorne geht, in die Hand auflegt und ihr spürt eine Wärme, die durch den Raum flutet, wie ihr sie das letzte Mal am Heiligtum von Viala gespürt habt. Ihr seht jetzt, wie rötliches Feuer über ihn rübergeht, sich die Wunden so ein bisschen schließen. Er trotzdem mitgenommen die Käfigtür aufmacht, sich erstmal auf einer der Sitzreihen abstützt, darauf zusammensinkt und jetzt Harald in den Ring geht und ein bisschen Heilung in den am Boden liegenden Paladin reinpumpt und das Publikum für den Moment einfach nur wild ist. Und ja, das ist die Szene, die sich euch bietet. Sitzen da, ist ein Fratz Bull und trinkt Kaffee. Wer ist denn mehr der andere gewesen? Seid ihr sicher, dass... Ich würde Fimlas Kampf wirklich gerne sehen. Aber seid ihr sicher, dass keiner von uns mit der Frau reden sollte? Ja, ich kann das machen. Nein, Cem, guckt euch den Kampf an, ich werde gehen. Ich stoß mal einen neben mir an. Ja. Wahnsinn, wer war denn der andere? Der mit dem Schwert, ja. Das ist Leowine. Leowine, okay. Und, der das andere ist der Samuel. Ja, Respekt. Ja! Und ganz doof, diese Magie, die der Apothekarius da gewirkt hat. Ist das Biala? Ja, das war eindeutig, der ist eindeutig ein der Biala geweihter Mann. Das Chaos steht für Krankenhaus. Und ja, alles. Mehrere Kontrakt-Sicherheitsdienstleute gehen jetzt zum Direktor. Es ist ein recht junger Mann. Ende 20, Anfang 30, kurzgeschorenes Haar, Barett sitzt immer noch, hat einen absolut wilden, ekstatischen Ausdruck in den Augen. Einfach nur happy, breites Grinsen im Gesicht. Und er haut sich jetzt einmal, zweimal die Nase wieder so ein bisschen in Ordnung, steht auf, wirft einmal die Arme hoch. Und deshalb führe ich den Laden hier! Und so! Weißt du was, ich komm mit. Und er wird kurz noch beglückwünscht, geht dann wieder in den Ring, hilft Leowine, der immer noch auf dem Rücken liegt und einfach nur hilft ihm hoch. Die beiden fallen sich einmal in die Arme. Oh, geil, dass du wieder da bist. Du und Harald, es ist ein Traum. Oh, so, Harald, wollen wir eine Runde? Und der ältere Kleriker guckt ihn einfach nur müde an. Guckt ihn einmal väterlich an, schmunzelt, wischt so ein bisschen das Blut aus seinem Gesicht fest, haut ihm zweimal auf die Backen und die drei verlassen das Ding. Ja, exakt, genau die. Verlassen den Ring wieder. und setzen sich zusammen unten, auch mehr oder weniger, wo eine Trainerbank wäre und scheinen sich für den Moment zu unterhalten, bis ihr hört, ja, ich habe eigentlich nur einen Termin. Ja, egal, Kalibia regelt das schon. Okay, ich gebe dir eine halbe Stunde und dann die nächste Runde. Ich muss ja mal nutzen, dass du da bist. Und Leo Wine ist so, kann ich da mein richtiges Schwert benutzen? Also, ja, hast du Neues? Ja. Und die Stimmung kocht wieder über, die restlichen Gesprächsfetzen gehen so ein bisschen unter. Und ja, ihr steht da und es wird durch ein massives Scheppern unterbrochen, als eine Käfigtür aufgestoßen wird und jetzt ein mit freudiger Erwartung sich die Hände reibender Pek oder Kloppenburg in der Mitte des Rings steht und sich so ein bisschen umguckt, zweimal den Nacken knacken lässt und herausfordernd in deine Richtung guckt. Ja, ich hätte vorher nochmal den Muspelhammer mit dem Herausforderer geküsst. Mhm. Und okay, Jungs. Ja, ich würde sagen, wünsch mir Glück, aber brauche ich nicht. Weiß nicht. Also, wenn du das Ding verlierst, Fimmler, werde ich jedem erzählen, dass ich stärker bin als du. Möchtest du ein bisschen extra Sprit? Oder wäre das unfair? Bitte. Geh zu deinem Termin. Ich muss los. Das war übrigens eine Inspiration. Sollte es für dich sein. Hoffentlich ist der Kampf schnell vorbei und dann werde ich dazukommen. Ja, dann lass euch Zeit. Ja, und dann rücke ich mich auch nochmal zurecht, so ein bisschen. Setz die Kette nochmal ordentlich. Mach so, obwohl ich kein Hemd trage. Die Arme. Und trete in den Ring. Ja, steht in der Mitte, geht jetzt so ein bisschen, geht so ein bisschen den Ring ab, haut an einer Stelle sozusagen mal daneben, gegen die Gitter, um so ein bisschen. Mittlerweile, so der Fokus ist immer noch hauptsächlich beim Direktor und seiner kleinen Zweiertruppe von Harald und Leo Wine, die sich gerade so ein bisschen unterhalten. Einige haben euch erkannt und sind jetzt schon so ein bisschen dabei, darauf hinzuweisen. Es scheint nicht so oft zu sein, dass Pick oder Kloppenburg in den Ring steigen. Das ist so, was ihr so mitkriegt. Und einer haut euch an der. Gehört er zu euch? Mhm. Weißt du, worauf er sich einlässt? Ich meine, witzige Geschichte. Erzähl ich gleich, es geht los. Und Kloppenburg kommt jetzt einmal auf dich zu, oder Pek, hält dir einmal so die Faust hin, schlägt einmal ein und bricht dir den Arm geht nach hinten und geht jetzt in so eine bisschen aufgebaute Kämpferpose, knackt noch zweimal den Nacken, guckt dich an und würfelt Initiative und so kannst du das bitte auch tun. So, noch einmal O. Er bringt Fäuste zu einem Axtkampf. 11. Okay. Du stehst vor ihm. Den dunklen Herausforderer in der Hand. Die Kette hebt sich, senkt sich unter deinen Atem. Und du siehst diesen enormen Muskelberg. Er ist nicht viel größer als du. Aber auch gerade durch die bisschen feinere Kleidung, die sich einfach über seinem Körper spannt, scheint er einfach massiv zu sein, wie in diese menschliche Form gegossen. Ein Schritt nach vorne, zwei Schritte nach vorne und mit einer Geschwindigkeit, die du von ihm nicht erwartet hättest, kommt die erste Faust einfach direkt auf dich zu. Er guckt nicht mal wirklich hin. Es ist, als würde er einfach seine gesamte Kraft in diesen Schlag packen, ohne darauf zu vertrauen, dass er treffen könnte. Es geht nur um Kraft, nicht um Zielen. Greift mit Disadvantage an in diesem Fall. Das ist eine 26 für den ersten. Legendary Resistance, irgendwas. Und eine 22 für den zweiten. Du bekommst. Best that hits. 44 Marginal Damage. Das sind so diese Story. Nee, warte. 34, sorry. Er hat den, 34 Bludgeoning Damage. Als die erste Faust einfach nach vorne kommt, dich am Jochbein trifft, du dich einmal zur Seite umdrehst und bevor du wirklich reagieren kannst, kommt die zweite Faust von der Seite und BAM! Haut dich nochmal nach hinten um. Er geht so ein, zwei Schritte zurück, als du dein Gleichgewicht wiederfindest, das Ringen in deinem Ohr langsam abnimmt. Fucking hell. Nick dir respektvoll zu, bevor er einen Moxie-Point verwendet. Bastard. Und blitzschnell nochmal auf dich zutritt. Einer in die Niere, einer wieder ins Gesicht. Oh, Pugilists, man. Mhm. Du hast noch den? Das ist eine 16. Die trifft. Du kannst den D8 auf deine SC benutzen. Mhm. Und das ist eine 15. Okay, der erste Schlag. Du hast wieder nicht erwartet, dass sich dieser Eisberg von einem Mann so schnell bewegen kann. Es trifft dich einfach direkt in die Niere. Im letzten Moment wird seine ausgestreckte Faust zu so einem Speer, der in deinen Muskeln verschwindet und du einfach nur merkst, wie etwas in dir stirbt. Du wieder keinen Krebs mehr du hast, 17 Bludgeoning Damage bekommst. Als du einmal aushustest, jetzt die nächste Faust allerdings kommen siehst und dich einmal zur Seite wegdrehst und gerade so schaffst, deine Klinge dazwischen zu bringen, als die Faust dagegen schmettert. Er ein, zweimal ausatmet, auch sichtlich jetzt ins Schwitzen gekommen, sich hinstellt und darauf wartet, wie du das zurückzahlen möchtest. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jesus Christ. Rage. Okay. Und dann kommt der erste Herausforderer. Alright. Das wäre eine 22. Trifft. Der zweite Herausforderer wäre eine 29. Trifft auch. Und ich nutze eine Bonus-Action Warpriest für einen dritten Angriff. Okay. Eine 23. Das trifft auch. Jo. Okay. Ich rechne einen Moment. Jo, soll ich aufschreiben für dich? Das sind 16 plus 19 plus 16 plus den Fire Damage. 1, 2, 4. Insgesamt? 7? 4. Ja. 16, 19, 16. Hast du noch deine Hand? 42, 51, 55. Okay. Boah, voll gut. Du, der erste Schlag nach unten. Er versucht einfach nur auszuweichen, schafft es allerdings nicht, unterschätzt deine Geschwindigkeit. Du rast einfach mit dem Herausforderer einmal in seine Schulter runter. Er spannt an, Schwert steckt fest. Du trittst ihm einmal gegen die Bauchmuskeln, um versuchen ihn zurückzuschieben. Er bewegt sich nicht. Du trittst nochmal, er will zuschlagen, duckst runter weg, haust ihm einfach den Arm zur Seite weg, schlitzt ihm den Arm einmal zur Seite auf, reißt eine Fontäne von Blut weg, die dir ins Gesicht klatscht. Du spürst diesen roten Nebel in dir aufsteigen. Du hörst es jetzt. Du hörst das Gelächter Stragas. Und es spornt dich an. Ein weiterer Schlag. Umgedreht zur Seite mit einer Finesse, die ihr von Fimla nicht gewohnt seid. Floriert er einmal praktisch rüber, haut ihm das Schwert nochmal in die Seite. Das auch. Ihr habt Fimla mit diesem Schlag, Leute, in zwei hauen sehen. Es dringt ungefähr 10 cm ein und bleibt stecken. Reißt es raus. Ihr seht jetzt aber, wie Feuer hier an der Seite hochlodert, wie Feuer hier seine Schulter runtergeht und wie hier sein Jackett bzw. seine Weste anfängt zu brennen. Er geht wieder einen Schritt zurück, reißt sich die brennende Weste jetzt weg, wirft sie dir entgegen. Du duckst einmal drunter weg. Ist deine Runde vorbei? Mhm. Okay, er stürzt sich jetzt auf dich. Ich krieg bitte einen Athletics-Check von dir. Das ist eine... Ja, das... Bleib bei einer 22. Okay, 25. Du machst dich für den Ansturm bereit. Trotzdem packt er dich einfach. Hat dich jetzt so umklammert. Rennt mit dir einfach weiter geradeaus und schmettert dich in die Käfigwand. Reißt dir, packt dir eine Hand hinter den Kopf und BAM! Haut dir einfach eine perfekte Faust ins Gesicht. Das ist eine 17. Aha. Die trifft nicht. Okay. Bei 22 AC jetzt. Du schaffst es, einmal den Herausforderer zur Seite zu lassen, beide Hände im letzten Moment nach vorne zu packen, die Faust Millimeter vor deinem Gesicht aufzuhalten. Drückt weiter. In dem Moment schiebst du seine Faust zur Seite weg, siehst ein leichtes Lächeln, als du jetzt die andere Faust siehst, wie sie von unten Moxie Point gefuelt in deine Bauchmuskeln eindringt. Das ist eine 19 und eine 24. Ja. Okay, das sind nochmal 34 Bludgeoning Damage, als du eine weitere Kanonade in die Magengrube bekommst und wieder die Luft aus dir rausgepresst wird, er dich jetzt immer noch grappelt werden, bam, bam, als wärst du einfach nur ein Boxsack, zweimal in dich reingeschlagen hat. Du bist wieder dran. Gut, mir ist gerade aufgefallen, ich hätte die Warpriest Bonus Action nicht machen können, deswegen kriegst du jetzt nur noch einen Angriff von mir. Okay. Was eine 16 ist. 16 trifft gerade nicht. Oh. Zum Herausforderer greifst, versuchst von unten irgendwie wieder in seine Seite zu stechen. Allerdings im Winkel, dadurch auch, dass du gegrappelt bist, es nicht so ganz schaffst, dieses große Schwert rumzumanövrieren. Du einmal durchatmest, du fühlst dich an das Schlachtgetümmel zurückerinnert. Du merkst, okay, du musst andere, kleinere Bewegungen machen. Möchtest du noch irgendwas machen? Weinen, ja. Schaff dich einfach einmal zur Seite weg. Ich krieg einen Athletics-Check von dir. Ja! 20. Natural. Okay. Er hat dich immer noch im Grapple, will dich jetzt an ihm vorbei zur Seite wegziehen, als du es schaffst, dich mit deiner einen Hand, die jetzt frei ist, hinten im Gitter festzugreifen. Er an dir reißt, du merkst, wie deine Muskeln maximal strapaziert werden, du es allerdings schaffst, dich an diesem Gitter festzureißen. Diejenigen, die außen sind, sehen jetzt, wie das Gitter langsam, aber sicher sich nach innen biegt, bevor dich wieder zurück in das Gitter schiebt, du dagegen prallst. Er hochspringt und dir jetzt eine fliegende Faust ins Gesicht geben möchte. Das ist eine Natural 20. Goodbye, guys. Du bekommst... der war nicht mit Disadvantage. Der ist nur Krieg mal's. 23, nochmal 23 Bludgeoning Damage. 11. Bevor er... Nochmal 23 Bludgeoning Damage, als er von oben einfach auf dich runterkommt, wie der Zorn eines wütenden Gottes eine Faust dich in der Seite trifft, dich für einen Moment benommen lässt. Er einen Schritt zurückgeht, zwei Schritte zurückgeht, jetzt in seine Hosentasche greift und du einen bronzenen Schlagring um seine Faust ziehst. Und er jetzt sich einfach nur hinstellt, du bist dran. Ihr habt jetzt erst ernst gemacht. Alright. Ja. Okay. Guter Kampf bis hierher. Tut mir leid, Jungs. Und ich hau Reckless. Okay. 16 oder eine 27. 27 trifft. 25. Trifft. Okay. Und Bonus Action Warpriest. Again. 27. Okay. Julian schreibt, das sind 17. Das sind auch 17. Und das sind 12 plus Fire Damage. 1. 1. Nein! Eine 3 Fire Damage. Fucking hell. 46 Slashing Damage und 3 Fire Damage. Okay. Alrighty. Du stürmst auf ihn zu. Das ist der Kampf, den du in den letzten vier Monaten geführt hast. Ein Gegner. Um dich herum ist alles egal. Du besinnst dich auf das Schlachtfeld. Du bist der eiserne Herausforderer. Du hörst hinter dir die Zurufe der Männer, die hinter dir in der Schlacht waren, als du einen Hobgoblin-Champion nach dem anderen gefunden hast, ihn herausgefordert hast, ihn besiegt hast, du durch die Reihen gepanzerter Phalangen geschritten bist, dich nicht drum gekümmert hast, was um dich herum passiert, die Männer dir den Weg freigemacht haben, damit du nach vorne gehen konntest und das Genick der Truppe brechen konntest. So stürmst du auf ihn zu. Der erste Schwing weichst du einfach nur aus, als wäre es ein Speerstoß hinter einem Schild hervorgeführt. Das Schwert von unten einmal hoch, zieht sich ihm über die Brust, öffnet das letzte Resthemd, das er noch am Körper trägt, zieht ihm einmal diese feurige Schneise bis unters Kinn, bevor es an seinem scheinbar stählernen Kinn kling abprallt. Du einfach nur nimmst, von oben nach unten führst. Er nicht mal mehr versucht, es wirklich zu entgehen, einfach nur die Arme hebt. Du einen unfassbar tiefen Schnitt durch seine beiden Arme hervorheben kannst. Mächtige Fleischwunden sich öffnen, dir wieder Blut entgegenspritzen. Wieder das heiße Blut trifft dir ins Gesicht. Du hörst wieder dieses Lachen, dieses freudige, erwartende Lachen. Kein höhnisches Lachen, sondern einfach nur Kampf. Du lebst dafür, du spürst wieder die Macht Stragas, du merkst, wie die Kette sich um deinen Hals erwärmt. Ihr seht jetzt, wie diese mächtige, stählerne Kette, immer wenn Blut darauf spritzt, sie anscheinend heißer wird, es zu zischen anfängt. Sie am Anfang dieses dunkle, stählerne Grau hatte, zwischendurch dieses tiefe Karmesinrot und mittlerweile fast weiß glühend ist, angetrieben durch den gewaltigen Zorn Fimlers und die Wut Stragas, die nun inne ist. Der dritte Schlag geht einfach nur durch ihn durch. Egal, was im Weg ist, es wird zur Seite gebrochen, als dein Schwert von der Macht Stragas geführt wird und du praktisch mit dem Heft jetzt in ihm drin bist, vor ihm stehst und zu ihm hochguckst. Es wird absolut still in der gesamten Arena. Ihr seht jetzt der Fokus von Harald, der will gerade aufspringen, als ihn Leo Wine zurückhält. Ihr seht den Direktor, wie er die Zigarre aus dem Mund nimmt und guckt. Es ist komplett still. Du hörst so ein... Oh, das war knapp. Guckst hoch. War es deine Runde? Meine Runde. Und siehst einfach nur auf dich zukommen. Das ist eine 22. Die trifft. Okay, du bekommst 22 Bludgeoning, 20 Bludgeoning Damage und 2 Force Damage. Als er dich wegschlägt, du das Schwert aus ihm rausziehst, 1-2 Schritte nach vorne stolperst, er so ein bisschen das Gefühl in seiner Hand zurückschüttelt, auch einmal kurz durchatmet. Du siehst jetzt, wie hier so ein bisschen die Wunde anfängt sich zu schließen, die Blutung durch seine Atmung ein bisschen langsamer rauskommt, er einen weiteren schweren Schritt auf dich zugeht. Keinerlei Kontrolle mehr, nicht mehr diese normalen Movements, die er vorher gemacht hat. Es ist einfach nur wieder die Faust, die nach vorne schnellt. Mittlerweile einfach nur darauf gedrillt, diesen Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Das ist Advantage, ne? Oh, nice. Dann ist es eine 25. Krieg ich noch eine Natural 20? Nein. Und du kriegst nochmal 17 Bludgeoning Damage und 5 Force Damage. Die mich ausmachen. Als das letzte, was du siehst, der Schriftzug rechts ist, der auf den vorne auf den bronzenen Ring geprallt ist und dir das Ding einfach gegen die Stirn schlägt und ihr ein Knacken hört. Als Fimlers Kopf einfach nur nach hinten geht und er nach hinten umkippt. Harald so jetzt sich losreißt, nach vorne rennt. Ich eile auch in den Ring. Und du es tatsächlich vor ihm schaffst. Er ist kein besonders schneller Mann. Eine der Käfigtüren aufreißt, ankommst, er hinterherkommt. Und ja, du heilst Fimler, gibst ihm Lay on Hands. 45. Du guckst hoch, siehst immer noch die Faust auf dich zukommen. Einfach so, Schrei, schüttelt den Raum. Und ja, Harald dreht sich zu Peek oder Kloppenburg um, geht zu ihm zu, will ihm einmal die Hand auflegen. Er schüttelt einfach nur den Kopf, schiebt ihn zur Seite, kommt auf dich zu, hält dir die Hand hin, zieht dich hoch. Gut gekämpft. Du solltest dir diese Stichwunden mal ansehen lassen. Ist auf Dauer. Fimler, ey. Nicht gesund. Fängt sich wieder so ein bisschen. Klopft dir einfach nur zweimal mächtig, hallend auf die Schulter. Zieht sich dann geschwollene, gekrümmte Finger aus diesem Schlagring. Packt ihn sich wieder in die Hosentasche. Reicht dir nochmal die Hand. Und hebt einmal, guckt sich einmal um, wieder Applaus, Halt entgegen. So, er geht einmal aus dem Ring raus und der Applaus bleibt bestehen. Ihr seht jetzt, wie auch Leo Wine und der Direktor aufgestanden sind. Dich angucken, applaudieren und ja, der Direktor jetzt Leo Wine was zuflüstert und sich auf dem Weg raus aus dem Kampfring macht. Ja, du kommst aus dem raus und wirst sofort von 5-6 Mitarbeitern umschwärmt. Du kriegst nicht mal so wirklich mit, was sie sagen. Dein eines Trommelfell ist garantiert geplatzt und du hörst die ganze Zeit auf dem anderen so ein leichtes und es ist um dich rum gerade einfach nur Rauschen, als wärst du unter Wasser. Ja, ihr seht Fimler, wie er ein bisschen wankend immer noch, aber trotzdem aufrecht aus dem Kampfkäfig rausgeschritten kommt, sich vor euch hinstellt und ein bisschen entrückt euch anblinzelt, wie ein Neugeborenes. So lange hat das ja gar nicht gedauert. Das war gut. Ja, das glaube ich. Wir müssen unbedingt mal mit diesem... Wir sind ja nach oben gegangen eigentlich. Und Kloppenburg trainieren. Wir haben wahrscheinlich den Raum nicht mal verlassen. 18 Sekunden oder wie viel war das? Ungefähr, ja. Ihr steht basically noch auf der Treppe und habt das so über die Schulter gesehen. Ihr habt den ersten Schlag gehört und war so, was? Und dann habt ihr die Schemen gesehen, habt das Feuer gerochen, das von der Kette ausgegangen ist, mehr oder weniger. Und habt den Rest des Kampfes noch über die Schulter geblickt, miterlebt. Und ja, Fimler kommt dann auf euch zu. Ich hab's knacken hören. Ist mein Hirn noch drin? Da steht Stecher. Stecher. Ja. Muss irgendwas was Ausländisches sein. Zwergisch, ja. Der Mann kann kämpfen. An euch tritt jetzt der Direktor vorbei. Bis gleich. Ja. Und geht die Treppe hoch. Dann gehen wir doch wahrscheinlich Liste. Die Liste. Liste. Ah. Willst du wissen, auf welchem Platz ich habe erwartet, dass du etwas früher zu Boden gehst, ehrlich gesagt. Nicht so gut. Ich auch. Er folgt ihm jetzt die Treppe hoch. Er bleibt, verbleibt im Treppenhaus. Ich gehe mir noch was anderes anziehen und ich brauche eine neue Zigarette. Und geht die Treppe weiter hoch. Ihr tretet wieder in die Arena rein. Hat sich ein bisschen geleert, allerdings alle Tische immer noch besetzt. Ihr seht jetzt, wie die Tür ein weiteres Mal geöffnet wird. Ihr seht die klassische Kuriersuniform und er kommt mit einem kleinen Stapel Papiere auf Lisbeth zu und flüstert einmal kurz und er gibt ihr die Papiere, sie nickt einmal, packt es weg und später sind die Verträge für mögliche Expeditionen. Und ihr seht jetzt aus einer Tür, wie Kalibia rauswinkt, einmal mit ihrem Schlagstock. Wir sind hier im Wahlzimmer. Und ja. Ja, dann kommst du mit. Wird wahrscheinlich relativ langweilig, aber... Ja. Ich nutze die Zeitweise. Okay. Ja, ihr tretet in den Raum. Es steht ein großer weißer Tisch im Zentrum. Drumherum Stühle aus demselben Material. Orangene Kissen liegen auf den Stühlen. Ein paar Getränke stehen auf dem Tisch. Es ist alles relativ gemütlich. An der Wand hängt ein Bild von einem enorm schwarzen Meereswesen mit so einem schädelartigen, ähnlichen Muster am Kopf. Und Kalibia hat so alle Stühle so ein bisschen nach hinten geschoben und steht jetzt so ein bisschen da. Ist das Frankel? Das ist ein Schädelwal. Und das auch und deutet auf den Stuhl und das auch. Eigentlich fast alles in diesem Raum. Hm. Wow. Naja. Besser als Holz. Hm. Setzt euch doch. Ja. Ja. Ich bin so frei. Getränke sind da, nehmt euch. Wir haben Orangensaft, Ananassaft und es müsste noch Kaffee in der Kanne sein. Oder so. Habt ihr irgendwas mit Bier? Wir sollen eigentlich nicht während des Dienstes trinken. Wir sind nicht im Dienst. Wie oft ich das in diesem Raum schon gehört habe. Und sie klopft zweimal mit dem Schlagstock gegen die Tür und einer der anderen Sicherheitsdienstler, ähnliche Uniform, allerdings ein bisschen heller und nicht ganz so martialisch wie die von Kalibia. Magst du uns ein Bier, zwei Bier? Bring einen Kasten rüber, okay? Okay, und er geht kurz raus, kommt kurze Zeit wieder. Ja, mit einem aus Stein gezimmerten Konstrukt. Drei Wächter sind nötig. Und, ja, es ist mit, sechs. Ah, diese Flaschengeschichte. Ja. Ihr solltet euch über Fässer mal viel besser. Ja, woraus macht man diese aber Fässer? Das ist Marmor. Sieht gut aus. Ja. Nun, greift zu. Ich versuch's kurz zu halten. Ich hoffe einfach, dass der Direktor rechtzeitig auftaucht, bevor ich mit meinem Kram durch bin. Er hat gesagt, bis gleich. Ja, allerdings wird jetzt wahrscheinlich duschen gehen, dann wird er sich umziehen, dann raucht er eine Zigarre alleine und vielleicht kommt er dann runter. Außer er wird auf dem Weg wieder von jemand anderem herausgefordert. Also hey. Wo kommt überhaupt irgendwas zustande? Ja, er kommt halt ganz nach seinem Vater. Nur zu wissen, dass eben die Sicherheit so sehr am Herzen liegt. Naja, im Feld ist er ein bisschen anders. Allerdings, wie alle großen Männer in solchen Positionen, entweder man ist für diesen Job geboren oder einem wird dieser Job irgendwann angeboten, weil man so gut ist und manche Leute kommen damit klar und manche Leute langweilen sich schrecklich. Und er gehört so ein bisschen zu der Ersten. Allerdings, sein militäres Genie bleibt unübertroffen und ihr habt ihn im Ring gesehen. Wir wissen schon, warum Adrian ihn ausgewählt hat. Und bei der Blutlinie. Also, ihr seid hier, weil ihr euch bereit erklärt habt, die Untersuchung zu übernehmen, wenn ich das richtig vernommen habe. Weil wir uns bereit erklärt haben, bei der Untersuchung zu helfen. Mhm. Sollte der Preis stimmen. Großartig. Nun, um zuerst zu dem Preis zu kommen, ihr seid offiziell im Dienste der Stadt, wenn ihr die Investigation übernehmt, da euch der Kommissar zuerst approached hat. Allerdings haben wir als Kontrakt eine Art Bonussumme auf zweckdienliche Hinweise hinsichtlich der Ergreifung oder der zufriedenstellenden Beendigung dieser Untersuchung ausgestellt. Allerdings weiß davon keiner. Sprich, solltet ihr diese Untersuchung nun zufriedenstellend beenden, seid ihr die Einzigen, die in der Lage sind, dieses Preisgeld in Anspruch zu nehmen. Es ist keine Belohnung, es gibt keinen Vertrag, aber ihr kriegt dieses Geld. Weil wir sonst nur einen Diener der Stadt bestechen würden und das können wir natürlich nicht machen. Von was für einer Summe reden wir denn hier? Wir reden von einer Prämie in Höhe von 2500 Gulden. Was mit Goldstücken? Wir sind von der gleichen Kiste. Was mit Goldstücken gleichzusetzen? Es ist ein bisschen mehr wert, aber vernachlässigbar. Gut. Und wir sind ja noch wegen einer anderen Sache hier. So wie ich das verstanden habe, oder? Also es geht ja darum, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, um im Dienst von Kontrakt etwas zu tun. Oh ja, das betrifft allerdings nicht mich. Ich glaube, die Verträge wurden gerade an eure Assistentin weitergegeben. Ah. Mir geht es jetzt hier nur um die Untersuchung. Ja. Ich denke, bevor wir weitere Fragen stellen, Sie sind sicherlich vorbereitet auf unser Treffen und haben einige Informationen und Unterlagen aufbereitet. Ja. Dann lassen wir die Dame doch erstmal erzählen. Ja. Also, wie immer gibt es mehrere Faktoren, wie immer gibt es mehrere verdächtige Personen. Dass dieser Anschlag von Seiten der Gilden organisiert wurde, ist unwahrscheinlich. Herr van Dijk behauptet vermutlich etwas anderes, aber die Gilden sind nicht so sehr hinter uns her, wie er das vielleicht ob seines Stolzes gerne hätte. Gerade die kommende Expedition in die okkulte Zone könnte zu einem, nun, bei erfolgreichem Abschluss zu Neubesiedlung führen und wenig würde davon so sehr profitieren wie die Gilden. Ich bin noch nicht lange hier, aber das scheint auch nicht in deren Modus operandi zu passen. Die würden eher versucht, anders Druck zu machen. Das Gefühl habe ich auch und der Direktor stimmt diesem Gedankengang auch zu. Die meisten Gilden nutzen mittlerweile auch unsere Schiffe für den Transport bald vielleicht endlich nach Tuilerie, ansonsten nach Ankh oder Neuguldenheim, überhaupt ins Archipel. Es wäre, wenn Kontrakt destabilisiert wird, wäre es mittlerweile ein Schuss ins eigene Bein. Ich glaube das nicht. Der Direktor auch nicht. Sie mögen uns nicht besonders, aber das beruht halt auf Gegenseitigkeit. Aber man muss sich nicht mögen, um gut im Geschäft zu sein miteinander. Persönlicher Groll ist als Motiv immer schwer zu beurteilen. Natürlich gibt es ein paar hohe Tiere, die Herrn van Dijk und auch Signora Grimaldi nicht besonders wohlgesonnen sind oder denen der einflussreiche Direktor ein Dorn im Auge ist. Aber wir wissen von niemandem, der, wie ihr schon sagt, gedungene Mörder losschicken würde. Es gibt keinerlei Auffälligkeiten, es gab keinerlei Zusammenstöße bei Soiree, keine offenen Feindseligkeiten, keinerlei Indizien, an denen wir weitermachen können. Was man vielleicht noch bedenken sollte in dieser ganzen Geschichte. Wir konzentrieren uns hier immer darauf, wer gegen Adrian etwas hätte. Diejenige, die aber wirklich schwer verwundet wurde an diesem Abend, war Mariana. Vielleicht, nur als Tipp, vielleicht schaut man ein bisschen in die falsche Richtung. Denn Adrian ist nun wirklich derjenige, der sich, ich sage jetzt mal, etwas... der sich hervortut, derjenige ist, der in der Öffentlichkeit steht, derjenige ist, der, verzeiht mir, wenn ich das sage, das Maul aufreißt. Auf Adrian wurden insgesamt 6 Schüsse abgefeuert. Er wäre tot, wenn er nicht spezielle Maßnahmen im Platz wären. Wir können von beiden als die Ziele ausgehen. Sie sind praktisch der Kopf desselben Biestes. Jeder Tod im Direktorenkonvent wäre ein Schlag, der Kontrakt und damit die Dieklande zumindest für eine gewisse Zeit destabilisieren würde. Damit wären wir bei den Neuja. Nun, Kontrakt wächst zu einem beträchtlichen Faktor, was nun die Bundeswirtschaft angeht. Und die einzigen, denen das unbequem werden könnte, sind die Neuja, das Heilige Reich. Und sie guckt Nika so ein bisschen uncomfortable an. Das Thessalische Imperium, beziehungsweise das Neo-Thessalische Imperium. Wer weiß, ob die Destabilisierung der Dieklanden nun Teil eines Planes wie für einen wiedervereinten Kontinent ist. Da würde ich aber eher auf das Heilige Reich. Allerdings, wie ihr schon sagt, Thessalia Centralis war ein überaus verlässlicher Handelspartner über die letzten Jahre und es gibt keinen Grund dafür. Zumindest außer dies ist der erste Schritt in diese Richtung und dann sind wir so klug wie zuvor. Was bleibt denn also unsere Intimfeinde oder eine bisher unbekannte Person oder Gruppierung, die etwas gegen Kontrakt als Ganzes, Herrn van Dijk oder Signorina Grimaldi persönlich hat? Was ist mit dieser Geiselinformation? Was ist mit Braunstein? Wir gehen davon aus, solange nicht Gegenteiliges bewiesen ist, dass der Übergriff auf nun euch und Adrian mit dem Drohschreiben zusammenhängt. Gerade auch da sich, wie wir alle wissen, eine Drohbotschaft direkt an Adrian gerichtet hat. Der eindeutigste Faktor wäre, nun, die Expedition wird gecancelt, weil die Stadt uns den Vertrag entzieht, weil Leben in Gefahr sind. Es wäre ein einfacher Weg, das zu verhindern, dass wir nach Neuja aufbrechen können. Wer was davon hat, die Neuja. Ansonsten, nun, Ausbreitung des Diekländer Bundes ist für niemanden bequem, sagen wir es so. Adrian hat uns davon erzählt, dass bereits vor einiger Zeit im Archipel ein Anschlag auf ihn ausgeübt wurde. Da werdet ihr sicherlich auch Investigationen angestellt haben. Ja, es handelte sich dabei um einen einfachen Piratenübergriff. Wir sind uns nicht mal sicher, beziehungsweise wir sind uns sehr sicher, mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mal wussten, dass Herr Van Dijk an Bord war. Es war ein Standardüberfall, keine besonders gezielten, gezielten Übergriffe auf seine Person. Mhm. Wer durch das Archipel reist, lebt gefährlich. Ich habe zwar noch nie einen Drow, Dunkelelfen gesehen, aber diese Kreaturen, die uns da letzte Nacht angegriffen haben, schienen keine zu sein. Ich persönlich auch noch nicht. Allerdings die wenigen Beschreibungen, die wir von Dunkelelfen haben, schließen das auch aus. Sie scheinen... Wir haben leider keine Einsicht in die Obduktion, sonst hätten wir vermutlich ein paar mehr Informationen. Aber von P. Kloppenburgs und Adrians Beschreibung schienen sie eher menschlich zu sein, wenn auch etwas nun deformiert. Ja, definitiv. Wir werden morgen der Abduktion beiwohnen und hoffentlich weitere Informationen über diese Kreaturen. Ich weiß nicht, wie viele Informationen ihr mit uns teilen dürft, aber sobald ihr eine Ahnung habt, wären wir euch zumindest sehr verbunden, wenn ihr Hinweise geben könntet, damit wir auf weitere Gefahrenabwehr setzen können. Das ist eine Frage, die ich mit Legrand sicherlich besprechen kann. In dem Moment, sie atmet einmal tief durch. Die Tür geht auf und ihr seht jetzt Samuel Nemirion, den Zweiten, wie er den Raum betritt. Er trägt immer noch das durchgeschwitzte, blutige Unterhemd, darüber einfach nur eine Uniformjacke gehängt. Kurze Hose, schwere Stiefel. Kurzgeschorenes Haar, darüber das Barett, kaut auf einer Zigarre rum. Sieht noch ein bisschen jünger aus, als er im Ring aussah. Kalyptia steht einmal auf, salutiert einmal zackig, er nickt ihr einmal zu, lässt sich mit so einem auf den Stuhl fallen, zieht nochmal an der Zigarre. So, ja. Ne? Mhm. Eine dieser Angelegenheiten. Ja. Ja. Was ist euer Plan? Das ist jetzt tatsächlich etwas. Ich denke, unser nächster Schritt wird sein, der Obduktion beizuwohnen. Und vielleicht können wir herausfinden, wo der Herr Rostmark abgeblieben ist. Nun, Herr Braunstein. Braunstein. Meinen Leuten wird leider kein Einlass in das Anwesen des Verschwundenen gewährt. Ihr habt da vermutlich mehr Erfolg. Grundsätzlich habe ich veranlasst, dass ihr temporäre Kontraktpässe erhaltet. Ihr könnt euch mehr oder weniger frei auf dem Campus bewegen und das nutzen, um bei Gelegenheit Bericht zu erstatten. Hier, Kalyptia ist dann eure direkte Ansprechpartnerin in allen Gelegenheiten. Sowohl ich als auch Adrian haben im Zuge dieser unseligen Neuja-Expedition in die Okkultzone in den nächsten Tagen genug um die Ohren. Ich weiß nicht, ob sie es bereits erwähnt hat. Geldsumme, was hatten wir gesagt, 2500 Goldstücke oder Gulden, sind ausgeschrieben für zweckdienliche Hinweise, die zur Ergreifung verdächtiger Personen führen und so weiter. Diese Information wird diesen Raum nicht verlassen, das heißt, solltet ihr befriedigende Ergebnisse liefern, seid ihr die Einzigen, die diese Summe in Anspruch nehmen können. So viel zum Geld. Ja. Ja. Das... Okay, dann sage ich. Dadurch, dass Lucien und ich auch Teil dieses Anschlags waren, haben wir durchaus ein persönliches Interesse herauszufinden, wer dieses Arschloch ist. aber sowohl Talir als auch Fimler, als auch Finnen, als auch Nika sind mehr oder weniger dazugekommen direkt aus einem Kontrakt mit Kontrakt heraus. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, wird nicht alt. Entschuldigung, der ist mir auch ein bisschen rausgerutscht. Die haben wir noch gar nicht gefragt, was sie überhaupt wollen. Da wir so ein bisschen auch eine eingeschworene Gemeinschaft sind und unsere eigene Truppe, finde ich, sollten wir zuerst mal besprechen, was wir überhaupt wollen. Ich denke, das ist etwas, was wir später bei einem Bier gemütlich machen können. Ja. Aber das hat auch natürlich damit zu tun, wie es jetzt weitergeht. Seht, mir ist das nicht egal, aber ich habe gerade andere Sorgen. Ich kann das komplett nachvollziehen. So, Kontrakt ist ein großes Commitment und so weiter. Pass auf, nehmt euch die Zeit. Hm? Ihr habt morgen früh den Termin bei der Obduktion. Haben wir den nicht gleich? Nee, den haben wir morgen. Richtig. Wie wäre es, wenn Sie uns einfach die temporären Pässe aushändigen und dann können wir morgen, sobald wir weitere Informationen haben, zurückkehren und wenn wir unser weiteres Vorgehen besprochen haben. Haben wir nicht gleich diese Registrierungsgeschichte? Wieso die auch ist morgen? Auch morgen. Mensch, wir haben nur dieses Gespräch. Wie viel haben wir hier alles heute? Der dritte. Richtig. Na, dann haben wir ja gleich genug Zeit. Also, ich hoffe natürlich, dass ihr euch im Interesse von Kontrakt entscheidet, so genau wie Adrian das auch hofft, genau wie die Signorina das auch hofft, genau wie wir alle das hoffen. Allerdings, ja, wir haben nicht wirklich die Zeit, euch die ganze Zeit hinterherzulaufen. Also macht, was ihr wollt. Nein. Kommt morgen, wendet euch an Kalypdia, ihr kriegt erstmal die Pässe und ja, alles Weitere könnt ihr dann mit ihr besprechen. Wenn ihr Männer braucht, um euch bei dieser Investigation zu helfen, sie können leider nicht in Uniform unterwegs sein, allerdings in Zivil können wir ein paar Personen bereitstellen. Passt vielleicht nur auf, dass ihr nicht erwischt werdet, weil die Connection zu Kontrakt dürften wir dann nicht verleugnen und das würde ein schlechtes Licht auf euch werfen. Von daher, ja. Ansonsten, wenn ihr euch prügeln wollt, kommt vorbei. Und alles Weitere bitte an Kalyptia. In dem Sinne, Männer, guter Kampf. Wenn du mal Lust hast, also kämpfen. Ihr redet, ich spüre da sehr viel verknotete Gedanken in diesem Raum. Viel Erfolg bei allem. Viel Spaß bei der Obduktion. Grüßt Igor von mir. Und geht wieder aus dem Raum. Und Kalyptia steht so ein bisschen da. Das hat er direkt. Ich verstehe. Lass uns trinken. Willst du eigentlich noch? Gute Idee. Naja, du sahst so aus, als würdest du auch in den Ring wollen. Ich könnte. Aber ich weiß nicht. Ich muss sagen, diese Stadt macht mir Kopfschmerzen. Gut, dann lasst uns was trinken. Dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ja. Ist das für euch ein verbindlicher Termin? Wenn ihr jetzt zusagt, ist es für mich ein verbindlicher Termin. Ja, endlich. Ja, danke. Ja, endlich. Morgen. Morgen. Sag Kalyptia. Morgen früh schaffen wir vielleicht nicht. Wieso nicht? Wir müssen sowohl bei der Obduktion beiwohnen, als auch unsere magischen Gegenstände. Richtig. Lisbeth, könntest du bitte einen für uns machbaren Termin absprechen mit Kalyptia? Das wäre sehr nett. Mach ich. Wundervoll. Diese Stadt überfordert mich. Dann ich würde auch lieber wieder ins Feld raus. Ja. Würde ich sagen, wir kriegen unsere Pässe. Lisbeth hat den Rest des Tages frei. Und dann ab dafür? Ah, wir sollten vielleicht noch über die Unterlagen gehen, die mir gerade ausgehändigt wurden. Aber das können wir auch beim Kühlgetränk machen, ehrlich gesagt. Was sind das nochmal für Unterlagen? Ach, das sind Grundinformationen über die Expedition, die für euch ausgesucht wurden, an denen ihr teilnehmen könntet, wenn ihr wollt. Ja, das sollten wir tatsächlich mal durchgehen. Das können wir aber auch tatsächlich bei einem kühlen Bier. Plankengang. Local. Gut, ja, dann vielen Dank für diese kurze, aber sehr informative Unterredung. Viel Glück. Vielleicht sehen wir uns morgen. Ahoi, vielleicht sehen wir uns morgen. Wie oft am Tag darf man kämpfen? So oft man will, so viel man kann. Gut. Danke. Caleb dir sagt, gibt es auf diesem Campus irgendwo einen begabten Schmied? Wir haben hauptsächlich, also kommt drauf an, was ihr sucht. So, wenn ihr Sachen repariert haben wollt, haben wir. Allerdings, nun, die Gilde wollte uns keine Lizenz ausstellen, dass wir hier einen richtigen Schmied hinpacken können. Du suchst wahrscheinlich einen magischen Schmied. Möglicherweise auch das. Wenn ihr einen magischen Schmied sucht, ihr habt Glück. Ich glaube, in 3 Tagen beginnt wieder die Woche des Lärms. Also, Entschuldigung, was ist das? Habe ich von diesem Test gehört? Ihr kennt die Woche des Lärms. Nein, das hört sich großartig an. Es gibt einen Schmied. Ja. Einen sehr großen Schmied. Er heißt Rungnir Terawatt. Er hat sehr viel Geld und hat sich eine kleine Insel in der Bucht des Fortschritts gebaut. Gebaut. Wow. Und, aus Metall. Er darf nur eine Woche pro Jahr arbeiten, wegen der enormen Lärmbelästigung. Er schmiedet auf sehr altmodische Art und Weise mit Blitz und Donner. Da will ich auch hin. Aber nur zum Gucken. Also ja, ich glaube, in 3 Tagen geht es los. Die Flyer werden schon überall ausgeteilt. Es wird laut. Ich weiß nicht, wie er es sich leisten kann, eine ganze Stadt für eine Woche lang lahmzulegen, aber nun, altes Geld, großes Geld. Rungnir Terawatt, ja? Rungnir. Rungnir. Die Insel heißt Esir. Mhm. Nisbet? Ja? Könntest du mir noch einen Termin eventuell für morgen klar machen? Mhm. Ich hätte gerne einen Termin bei der beim Verein für Großwildjagd. Mhm. Schwebt dir irgendwas Besonderes vor? Mhm. Aber das mache ich tatsächlich von dem abhängig, was wir heute beschließen. Es vermerkt. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt? Ja. Gut. Und beginnst du rauszutrippeln. Ich möchte auf dem Weg nach draußen noch, auch nochmal auf die Jagdliste gucken. Mhm. Was schwebt dir denn vor? Ich weiß nicht. Kalypti, ihr winkt euch jetzt einmal und ihr geht wieder raus, lauft über den Campus, bla bla bla. Okay, ich habe sie mir Laufmontage, während ihr euch unterhaltet. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur, dass wir vorankommen. Vielleicht auf dem ersten Platz. Vielleicht können wir sie von hinten aufrollen. Lass uns auf Platz 6 anfangen. Okay, wer ist da? Mein alter Kapitän. Deal. Zeig es mir. Platz 6. Sokulur, der Schänder. Aha. Chlamydia! Was? Wie? Lisbeth. Nein, die andere. Entschuldigung. Die arbeitet. Kalyptia. Also sie streckt nochmal den Kopf schon lange aus dem Wahlzimmer raus. Ja. Hier steht eine Person auf der Jagdliste, die ich kenne und an der ich großes Interesse habe, sie selbst zu jagen. Ach so, ja. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in Herr Funkel. Ich möchte einen Kraken betteln. Wann und wo wurde diese Person zuletzt gesehen? Sok Ulur, der Schänder. Oh, das weiß ich nicht. Aufzeichnung über die Liste wird bei der Vereinigung für Großwildjagd geführt. Die sind sehr akribisch, was sowas angeht. Lisbeth! Ja? Mach uns einen Termin bei der Großwildjagd. Hab ich das schon! Okay. Soll ich noch einen machen? Nein, es ist schon okay. Wir gehen dann ich zusammen. Ich kann ihn extra fett in meinen Kalender eintragen. Wenn dir das hilft, ihn besser zu sehen. Ich meine, nein. Vergiss nicht, uns daran zu erinnern. Nein. Ich würde auf dem Weg nach draußen noch mal kurz gucken, ob Kalim noch unten sitzt. Ja, der steht um einen der Tische herum. Dann würde ich ihn gerne approachen. Okay. Dir wehen Gesprächsfetzen entgegen. Das sind 2 Leute, die sich unterhalten. Es geht darum, dass irgendeine Route zu gefährlich für dermaßen wichtige Ware ist und anscheinend eine Kaffeelieferung aus Favila verzögert ist deshalb. Dann würde ich so ein bisschen an Kalim zupfen. Einen wunderschönen guten Tag. Kalim, sehr erfreut, dich wiederzusehen. Ganz meinerseits. Sag mal, du vertraust deinen Schusswaffen ja sehr. Und davon gehe ich aus, dass du möglicherweise... Nun, mit dem gewissen Maß an Zweifel, das jeder Feuerwaffen gegenüberbringen sollte, ja. Natürlich. Ich gehe davon aus, dass du einen Schusswaffenmanufakteur in der Stadt hast, deines Vertrauens. Wo würde ich diesen finden? Bei der Gilde. Hm. Okay. Die haben die Patente auf die besten und sichersten. Und gerade bei etwas, was in deiner Hand oder vor deinem Gesicht explodieren kann, sollte man keine Risiken eingehen. In der Tat. Gut, könnte ich mich durchaus damit vorstellen, dass ich diesen Tipp von dir bekommen habe? Okay. Allerdings solltest du vorher einen Waffenschein vorlegen können. Ja, natürlich. Gut, danke. Du hörst jetzt ein weiteres Gespräch. Nein, wir können die Festung nicht auch einnehmen. Wir müssen tiefer vor. Wir müssen einen Brückenkopf machen. Ich scheiß auf deinen Brückenkopf. Und die Konversation wird weiter. Ja, ihr steht draußen aus dem Campus. Finnen kommt jetzt hinterher gehüppelt. Können wir jetzt endlich einheben gehen? Mhm. Großartig. Gehen wir, fahren wir nach Helmstedt? Klar, ins Trauterheim. Da können wir auch gleich umkippen. Ja, gut. Du sagst doch mal, wie kommt man nochmal an die Kutschen? Muss man bimmeln? Ja, die Kutschen gibt es nur in Parkbereichen, weil sonst gibt es halt Grachten. Und da bimmelst du und nach ungefähr einer Minute kommt dann der Nächste und merkt, ah, er hat gebimmelt, du möchtest. Und wenn du einen siehst, bimmelst du. Und dann bimmelt er zurück, hält an und du gehst drauf. Ja, es dauert ungefähr anderthalb Stunden, zwei Stunden, bis ihr in Helmstedt ankommt. Bis die Kutsche ankommt. Ja, die Kutsche ist dann angekommen in Helmstedt. Ja, ich meine, ja, es dauert ungefähr anderthalb Stunden, bis die Kutsche ankommt. Bis die Barkasse ankommt und ihr werdet mit einem fröhlichen Moin begrüßt. Moin. Geht an Bord. Und öffentliche Nahverkehrsmittel sind selbstverständlich kostenlos in selbstverständlich kostenlos in Helvent. Und ja, so schippert ihr in Richtung Helmstedt, steigt irgendwann an einem Pier aus und sitzt nach kurzer Zeit, so die Sonne geht langsam wieder unter, an eurer mittlerweile mit den Abdrücken von euren Hintern so ein bisschen eingedellten Bierbank, direkt am Wasser und werdet mit Wein, Vibe und Gesang versorgt. Ja. I like that. Bevor wir ordentlich loslegen, ignorieren wir unsere aktuelle Lage und geben uns voll die Kante und reden morgen über die Situation? Oder reden wir jetzt über die Situation und geben uns danach die Kante? So wie du das ausdrückst, würdest du gerne das Erste machen. Ja. Ich das Zweite. So wie du es ausdrückst, unterschätzt du, dass wir über die Situation reden können, während wir uns die Kante geben. Kann man machen. Echt göttlicher Gedanke. Ja. Muss ich ein bisschen langsamer trinken, aber gut. Kannst doch willentlich wieder nüchtern werden, oder nicht? Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Einer deiner schlechteren Zauber. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber ja, das generell stimme ich dir zu. Ich muss sagen, ich denke, Zusammenarbeit mit Adrian könnte uns einiges bringen. Ein wenig Gold vor allen Dingen, ein paar Ressourcen, die uns voranbringen können, die uns dabei helfen, unsere persönlichen Ziele zu verfolgen. Und außerdem, der ein oder andere von uns würde gerne ins Archipel, aus eigenen Gründen. Und mit den Ressourcen Adrians, gut, wenn wir die Ressourcen von Contract nutzen, um dorthin zu gelangen, müssen wir nicht unsere eigenen verschwenden. Die Frage ist jetzt aber nur, was wir tun. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir konzentrieren uns auf diese Mordinvestigationen hier, oder wir nehmen an Lisbeth. Ja. Wir haben ganz vergessen, Gesundheit, du solltest vielleicht mal einen Schürhaken bringen. Hab einen wegbekommen bei dem Überfall. Ich weiß, es tut mir leid. Wir sollten uns eventuell anschauen, was es da für Expeditionen gibt. Ich dachte, ihr wollt erst, wie man auf Elfisch sagt, good and drunk werden, bevor ich euch mit weiterem Vertragskram belästige. Ich glaube, bevor wir uns mit Vertragskram beschäftigen, lass uns doch schauen, was es da für Möglichkeiten gibt, sich einzubringen, wie man das hier so sagt. Gut. Also das Erste, was ich bekommen habe, geht um die Erkundung eines Seewegs. Voraussichtliche Dauer 2 Wochen. Konfliktrisiko hoch steht hier. Entlohnung bei Erreichen des Zielortes 2000 Gulden pro Person. Die höhere Gewalt, ich glaube, das ist ein Schiff, wagt den Weg um das Kap des Lichts herum, um Tuilerie auf dem Südweg zu erreichen. Die Heilige Flotte ist derzeit hauptsächlich im Archipel stationiert und einige Geschäfte von erheblicher Priorität können so mit minimaler Zeitverschiebung abgewickelt werden. Das Kap des Lichts ist jedoch stark befestigt und die Garnison der Heiligen Flotte immer noch beträchtlich. Mhm. Das ist die eine Kurzzusammenfassung. Eine weitere führt ins Archipel. Verhandlungen mit Chthonian. Voraussichtliche Dauer mindestens 3 Wochen. Konfliktrisiko wahrscheinlich enorm. Entlohnung bei erfolgreichem Abschluss. Ansonsten. Achso, Entlohnung bei erfolgreichem Abschluss. Da fehlt ein Komma. Ansonsten Auszahlung der halben Summe bei Todesfall an Erben. 3500 Gulden pro Person. Mhm. Der danaidische Rücken bietet eine sichere Passage für Kontraktschiffe auf dem Weg in die Zona Commercia. Dafür zahlt Kontrakt Tribut an den Drachen Chthonian, der die vulkanischen Inseln des Rückens seine Heimat nennt. Trotz der Tributzahlung sind nun mehrere Schiffe auf dieser Route verschwunden. Es wird Vertragsbruch erwartet. Eine Expedition soll zur Untersuchung der Sachlage gesandt werden. Jedoch soll für bewaffneten Konflikt vorausgeplant werden, sollte der Drache verantwortlich sein und keine Entschädigungssumme zahlen. Gibt es dort eine Expedition, die uns in die Zona Maledetta führt? Oh, Kontrakt macht keine Expedition in die Maledetta. Oh. Die Conquista ist praktisch auf dem Weg nach Neu-Guldenheim und die Zone um Neu-Guldenheim ist die Commercia. Und die Sagrada ist praktisch das obere, das nordöstliche Viertel, wo hauptsächlich das Heilige Reich ihre Kolonien hat. Die Maledetta? Die Maledetta ist oben links praktisch, grenzt an Aschur, an Junmark und nun die Junmundstraße rüber nach, Thessalien. Steht darin, welche Farbe der Sache hat? Das steht hier nicht, nein. Ansonsten gibt es eine Mission in die okkulte Zone. Es ist eine Aufklärungsmission. Voraussichtliche Dauer 10 Tage. Konfliktrisiko höchstwahrscheinlich. Entlohnung bei erfolgreicher Rückkehr 1800 Gulden. Im Rahmen der großen Neujahr-Expedition sollen 2 verlassene Forts am Rande der okkulten Zone eingenommen und als Brückenkopf befestigt werden. Eines davon ist das Südstern-Fort, einige Dutzend Meilen in die okkulte Zone hinein. Vor Eintreffen der Hauptexpedition soll das Fort geräumt und bezugsbereit sein. Und noch ein in die Dicklanden selber. Streik in der Ziegelei von Baxenwerk. Dauert 1 Woche, Konfliktrisiko gering. Entlohnung 2,5% Gewinnbeteiligung am Umsatz der Ziegelei für die nächsten 6 Monate. Die Großziegelei in Baxenwerk streikt. Die hiesigen Ordnungskräfte des Bundes sympathisieren mit den Arbeitern. Ein Prokurist soll entsandt werden, um der Angelegenheit Herr zu werden. Für alle Fälle soll ihm Personenschutz zugeteilt werden. Muss auch gemacht werden. Zum Glück nicht von uns. Ich hoffe. Das Ding ist... Also, praktisch offene See, Archipel, okkulte Zone oder Dieglanden. Allerdings soll Tuilerie sehr schön sein um diese Jahreszeit. Also, wenn ihr dort ankommt... Hey. Also, sind wir uns darüber einig, dass wir erst einmal für Kontrakt arbeiten wollen? Wir haben die Frage noch gar nicht gestellt. Soll ich die Frage stellen? Wir können entweder weiter unabhängig bleiben und unseren eigenen Shit machen. Wir haben, glaube ich, alle Ziele, die uns ins Archipel führen könnten oder darüber hinaus. Wir könnten mit Kontrakt zusammenarbeiten und auf eine dieser Expeditionen gehen, die uns wenigstens in die Richtung führt, von da, wo wir denken sein zu müssen. Oder wir bleiben hier und kümmern uns um die Investigation dieses Anschlags. Was man auch wieder als Kontraktexpedition sehen kann, weil wir... So. Ich muss euch wirklich sagen, ich hasse diese Stadt inzwischen. Danke. Man braucht für alles Termine, nichts für ungut, Lisbeth. Man muss irgendwie sich durch Ämter durchkämpfen. Alle haben wahnsinnig viel zu tun. Ich möchte hier weg. Das ist meine Meinung. so sehr mich dieser Anschlag auch interessiert, sobald wir uns die Obduktion angeguckt haben und dabei geschieht nicht irgendetwas, was unfassbar ungewöhnlich ist, möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich wäre dafür, mich mit dem Drachen zu unterhalten. Weil es uns das am weitesten wegbringt. Außerdem bringt uns das nach Neu-Goldenheim anscheinend, wo es, naja, die Zona Commercia ist um Neu-Goldenheim. Bringt uns in die Nähe von Neu-Goldenheim, wo es diese magische Universität gibt, die mich sehr interessiert. Ich sag's euch gleich, ich habe ein Ziel und das ist Tilana. Ist das ein Ort? Das ist eine Insel. Was hast du davor? Einen alten Freund besuchen. Mhm. Nicht umbringen, ich will ihn besuchen, tatsächlich. Aber ich würde gerne einen alten Freund umbringen. Ich weiß. Ich spreche von dem Zauberer? Ja. Nein, ich spreche von dem Händler. Ich spreche von Salah. War sein Name noch? Salah, ah. Nun. Mein Interesse an dieser Investigation schwindet mit jeder weiteren Minute, die wir in dieser Stadt haben. Ich will ehrlich sein, der Mann hat eindeutig genug Leute, die sich selbst darum kümmern könnten. Unsere Talente sind daran verschwendet. Davon abgesehen verstehe ich nicht, wie ein System von Gerechtigkeit sprechen kann, wenn sie einem abgesprochen werden kann durch einen leichten Investigationsfehler. Es gibt zu viele Regeln in dieser Stadt und wir haben immer unsere eigenen gemacht. Wir passen hier nicht her. Zumal das letzte Mal, dass wir in einer Stadt Investigation angestellt haben, uns mit einer durchaus riesigen Macht angelegt haben. Also abgesehen davon, nun 2500 Gulden als Preissumme wären was 200 irgendwas für jeden von uns. Ich denke, was die Investigation angeht, ist es eher persönliches Interesse von Shem und mir herauszufinden, was für Bastarde uns dabei beinahe umgebracht hätten. Nun, ich will ehrlich sein, wie viele Bastarde gibt es, die Leute von uns fast umgebracht hätten? Sie waren nicht wegen euch da. Wieso sollten wir dem Ganzen so... Also, ja, ja. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Nein, du hast schon recht, aber in den Kämpfen um die Städte, Hunderte haben mein Blut vergossen, ohne dass ich derjenige war, der ihr Leben beendet hat. Hunderte haben mein Blut vergossen, die geflüchtet sind, die weggekommen sind. Diese Kreaturen fand ich dann noch äußerst abstoßend und auffällig. Und ich sage nicht, dass wir die ganze Investigation durchziehen müssen. Ich würde trotzdem gerne bei der Obduktion dabei sein. Ich auch. Ja, das war's dann aber auch für mich. Lasst uns... Lisbeth, entschuldige bitte. Haben wir noch einen Termin bei Adrian irgendwie offen? Bisher nicht, nein. Nein. Lasst uns... Vielleicht ändert diese Obduktion morgen ja auch ganz viel. Für mich ist die Frage, sind wir uns einig, möchten wir hier weg? Ja. Ja. Mhm. Gut. Das heißt, wir kümmern uns nicht mehr besonders um diese Investigation. Zweite Frage ist, möchten wir für Kontrakt tätig sein? Wenn es sein muss. Ich denke, es hat einen großen Nutzen von möchten. Ich stimme jedenfalls dafür. Mhm. Naja, sollten wir die Investigation ablehnen, ist natürlich die Frage, wie uns der Rest von Kontrakt gegenübersteht. So wie ich es verstanden habe, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, es ist denen relativ egal. Okay. Hast du es ja mitbekommen, wie die darüber geredet haben. Das war so, ja du, da war auch schon da ein Anschlag und da war das. Das ist jetzt natürlich ein bisschen was Neues. Ja, aber falls, und Adrian sagt ja selbst, wenn er stirbt, wird jemand anderes seine Rolle übernehmen. Das sind Geschäftsleute. Für die ist der Profit wichtig, für die ist es wichtig, dass es weiterläuft. Persönliche Angst. Ganz ehrlich, dieser Mann hat sehr viel Macht. Und dadurch machst du dir Feinde. Das ist ganz normal. Ich sage jetzt nicht, dass ich ihn tot sehen will, aber wie Talir schon gesagt hat, er hat genug Leute, die sich darum kümmern können. Leute, die in solchen Sachen eventuell auch fähiger sind als wir. Beziehungsweise sind unsere Talente dahingehend verschwendet, hier Intrigen und Detektive zu spielen. Abgesehen davon, dass wir keine besonders guten Detektive sind. Wir sind keine guten, intriganten Detektive. Wir mussten niemals irgendetwas investigieren. Und was ich noch hinein, weil ich werde morgen sehr viel von dieser Obduktion abhängig machen, was ich auch noch in die Runde werfen will, ist diese ganze Jinohu-Sache war auf dem Zettel von jemand anderem. Wir waren Werkzeuge, wie wir am Ende auch nochmal festgestellt haben. Habt ihr Lust, weiter Werkzeuge zu sein, oder wollen wir irgendwo auf einer Schaluppe ins Archipel fahren und unser eigenes Glück suchen? Weg von Kontrakt, weg von den Dieklanden, weg von allen, die sagen, ihr müsst jetzt. Wir haben hier so eine Liste an Dingen, die wir umbringen können. Ganz vorne steht für mich Solak Ur. Wir haben alle Orte, an die wir reisen wollen. Wir haben Rückhalt aus Thessalia. Wir haben, wenn auch nicht viel, aber wir haben Gold. Ich verstehe dein Argument, dass uns Unterstützung guttun würde. Gleichzeitig würde es uns eventuell wieder in das Joch von jemand anderem bringen. Und ich denke, diese Zusammenarbeit wäre nicht in Stein gemeißelt und die Instrumentalisierung beruht auf Gegenseitigkeit. Wie? Kann ich mir nicht vorstellen. Einfach insofern, als dass die einzige Tür, die wir uns offen halten, indem wir für sie arbeiten, ist, mehr für sie zu arbeiten. Nun, dies ist kein Ort, an dem man gehen kann und sagen kann, oh, erinnert ihr euch jetzt, wie wir für euch gearbeitet haben, bitte gebt uns Hilfe in dieser Sache oder diese Sache. Darum geht es mir nicht. Es ist mehr, dass wir an diese Orte reisen wollen. Und wenn wir das unter ihrer Flagge tun, nutzen wir ihre Ressourcen. Wir brauchen kein eigenes Schiff zu kaufen. Wir brauchen keine eigene Verpflegung. Wir nehmen uns allerdings auch ihre Probleme. Das stimmt, aber dafür werden wir mit Gold entlohnt und kriegen dann wiederum Ressourcen, die wir dann in eigene Abenteuer stecken können. Wie wäre es, wenn wir uns einen Kaperbrief holen und das Kontraktschiff überfallen? Ich glaube, das funktioniert nicht ganz so. Wenn du dir einen Kaperbrief holst, kannst du nicht einfach jedes Schiff überfallen. Das wäre ziemlich cool. Ich würde sofort zum Amt gehen und das nächste Schiff klauen. Du kannst in einem bestimmten Gebiet, ich glaube so, Lisbeth, korrigier mich, ich glaube, man wird in ein gewisses Gebiet geschickt und dort kann man Schiffe, wenn man nicht sagt, man ist die von den Dieklanden, kann man Schiffe von anderen Ländern überfallen, aber man ist eigentlich im Auftrag. Aber was, wo, Lisbeth, wo du mir uns vielleicht Informationen geben kannst, was passiert, wenn man einen Vertrag annimmt von Kontrakt und man kann ihn nicht erfüllen? Oder man erfüllt ihn nicht, weil auf dem Weg dahin irgendwas anderes passiert. Die Tante stirbt oder der Hausdrache wird krank. Das weiß ich nicht. Ich nehme an, wie bei allen Verträgen. Nun, wenn ihr ein Schiff von, sagen wir, ihr nehmt einen Vertrag von Kontrakt an. Ja. Und auf dem Weg dahin geht das Schiff unter und ihr schwimmt zurück. So, dann wird untersucht, ob das euer direktes Verschulden ist, ob euer Steuermann betrunken war, ob ihr sonst was gemacht habt. Schiff gebaut habt. Entweder seid ihr dann Kontraktschadensersatz schuldig oder sie sind halt versichert. Bei sich selber eigentlich. Und wenn ihr auf die Idee kommen solltet, eins der Schiffe im Rahmen einer Mission zu nehmen und einfach weiter zu segeln, dann werden sie vermutlich irgendwann merken, dass das nicht stimmt, werden und suchen. Uns euch suchen und ein ihr Schiff zurückholen. Gespräch mit euch führen. So. Du. Ihr habt recht, das ist alles sehr durchstrukturiert hier. Was, wenn wir auf einem Schiff anheuern, das einen Kaperbrief hat, warten, bis wir etwas kapern und mit dem Kapitän aushandeln, dass wir das gekaperte Schiff bekommen? Lisbeth hält sich die Ohren zu. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Plan. Inklusive der Ressourcen. Ich möchte privat werden für unbestimmte Zeit, bis wir unser eigenes Schiff geholt haben. Privatpirat, also. Mit dem wir weiter singen könnten als ehrliche, freie Bürger. Nachdem der Meere ein Schiff geklaut hat. Mit Bandanas. Und Augenklappen. Potenziell Augenklappen. Und was ist, wenn wir die nächste Expedition antreten, die uns näher an unser Ziel bringt und ab dort einfach selber weitermachen? So können wir wenigstens einen Teil des Weges die Ressourcen nutzen und noch etwas. Niemand sagt, Geld verdienen. Zurück. Die Frage ist. Das ist immer bei Feuer. Ja. Was passiert, wenn wir die Mission erfüllen und um ihre Schuld einzulösen, um uns auszubezahlen, müssen wir hierhin zurückkehren, um es bei irgendeiner Bank zu tun? Das ist die Frage. Das ist der Fall. Das müssen wir bei erfolgreicher Rückkehr steht immer. Was ist, wenn wir das alles machen? Alles. Nein, nein. Schwierig. Eine Sache machen. Sagen wir, nehmen wir nur hypothetisch, nur als Beispiel. Wir nehmen diesen Drachen, gehen dahin und der war nichts und er entschuldigt sich und wir finden raus, wer das war, nehmen die Verhandlung neu aus, klären die ganzen Scheiß und sagen dann, cool, das ist jetzt geklärt, hier sind die Verträge, lieber Kapitän, fahr doch zurück. Und wir geben dir eine Vollmacht, diese Dinge einzulösen und für uns anzulegen. Und wir machen ab da weiter. Könnten wir dann, wenn diese Sachen ausgezahlt sind und du es in einer Bank angelegt hast, in einer Bank in, sagen wir, Neu-Guldenheim, das abheben und unsere eigene Scheiße machen? Es wird eine Weile dauern, aber ja. Die Bundesbank hat eine Zweigstelle, beziehungsweise die Bank von die Gildenbank von Neuguldenheim hat Verträge, bla bla bla. Wenn ihr aufschreibt, dass ihr das gerne transferiert haben wollt, dann wird ein Albatros losgeschickt und wenn er ankommt, dann. Falls er ankommt? Nun. Also wenn es um besonders große Geldsummen gibt, geht manchmal eine Expedition losgeschickt, die wichtigen Papierkram von den Dietlanden nach Neuguldenheim bringt oder nach Tilana oder nach, ja. Wie weit ist das Archipel hier von hier? Also um die Grenze der Zona Conquista zu erreichen, braucht man ungefähr bei gutem Wetter etwas weniger eine Woche, habe ich gehört. Und die Zona Commercia? Die Zona Commercia zu erreichen und dann müsst ihr die ganze Zona Conquista durchsegeln, was gefährlich ist. Es ist Kriegsgebiet, aktives. Es ist sehr ungezähmt. Wir versuchen seit Jahren dort, Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten dort zu kolonisieren und es, nun, klappt so semi. Aber das Ganze zu durchqueren, guter Monat auf See. Das ist ein großes Gebiet. Das Archipel ist riesig, es ist fast die Hälfte der Welt, fast. Also ich übertreibe einfach. Ich habe es nie gesehen, aber es ist auf den Karten sieht, es ist sehr viel blau. Sehr viele Inseln auch, aber sehr viel blau. Also was sagt ihr? Mir gefällt Fimlas Idee sehr gut. Wenn wir das irgendwie einrichten können, dass das Schiff zurück nach Helvent geht, ohne uns. Dann könnten wir uns theoretisch die weitere Zusammenarbeit mit Kontrakten der Zukunft für die große Archipel-Expedition in die okkulte Zone offen halten. Interessiert dich, was in der okkulten Zone ist? Eventuell wird dort irgendeines unserer Ziele sein. Und es ist ein sehr gefährliches Gebiet nach allem, was ich gehört habe. Fimler? Ja. Schließlich war das mein Vorschlag. Natürlich hätte ich auch sehr Lust, in die okkulte Zone zu fahren. Jetzt, wo du sagst, dass es dort sehr gefährlich ist. Und der Name ist auch schon irgendwie sehr cool. Ja. Ja. Talia? Was passiert, wenn er dasselbe ist wie auf dieser anderen komischen Insel, auf der wir waren? Ja. Oh, Yogg-Wohol. Nicht alle Inseln sind gleich, oder? Oder meinst du in der okkulten Zone, oder wo? Ich meine, war der Sokolo-Typ nicht auch da? Nein. Er ist davor gesegelt. Ja, wir sind ihm begegnet, aber auf dem Weg dahin, nicht wahr? Auf dem Weg nach Kohlhaven haben wir das Schiff gesehen. Ja. Richtig. Und in jedem Fall wollt ihr den Mann umbringen, so können wir mit euch reisen und ihn töten. Ich töte ihn. Ja. Ihr macht, was ihr für richtig hält. Ich töte ihn. Ich habe mein eigenes Geschäft im Archipel. Ich muss definitiv dorthin reisen. Ich denke, nur würden wir auf dem Schiff mit einem Kaperbrief anheuern und ein anderes Schiff kapern und dieses Schiff weiterhin benutzen, hätten wir bereits ein Schiff. Und sollten wir Gold brauchen, könnten wir es schön machen mit den Handwerkskünsten und unserer Freundschaft, die wir über die Jahre gelernt haben, und es verkaufen. Soll ich erneut einen Termin bei der Admiralität machen? Nein. Könnten wir einen Kaperbrief bekommen? Ihr bräuchtet einen Bürgen, aber sonst ja. Wilhelm kann sowas bestimmt für uns machen. Der hat doch schon einiges hier gemacht. Oder Johann. Ich weiß nicht, ob die einflussreich genug sind dafür. Finnen, was sagst du? Also, ich sag ganz ehrlich, ich bin nicht groß mit der Intention hier hingekommen, um, wie ihr es sagtet, Cem, wieder Werkzeug für jemanden zu sein. Auf der anderen Seite habe ich einfach sehr viel Lust, einfach neue spannende Sachen mit euch zu erleben. Dementsprechend würde ich mich wahrscheinlich einfach der Mehrheit beugen. Das Einzige, was ich verlangen würde, wäre, dass wir tatsächlich das Fest, die Woche des Lärms abwarten. Also in 3 Tagen geht's los. Nun, dann beginnt die Expedition. Alle innerhalb der nächsten Woche. Das könnte eventuell klappen. Das würde uns Zeit geben, auch abzuklären, ob ein Vorschlag, wie du einen gemacht hast, mit einem der Kapitäne auf den Schiffen, die Kaperbriefe haben, ob das denen gefällt. Ich denke, ich kann mich mal mit einem unterhalten. Verzeiht mir, wenn ich das jetzt so sage, aber ich würde gerne jetzt hier und heute eine Entscheidung treffen und kein... Wir sind nicht gut in vielleicht, dann machen wir dieses, jenes und dann wird es wieder anders. Mhm. Was... Justus, bist du das? Oh, ich spiele ja diesen Charakter. Self-Awareness. Aber ihr habt selbst gesagt, ihr wollt erst die Obduktion morgen abwarten, falls sich dort etwas ändert. Das stimmt nun auch wieder. Wenn ihr wollt, können wir auch heute schon in das Haus von Herrn... Nein, ich breche hier nirgendwo ein. Ihr habt den Zugang. Ach, ja, ihr habt die Investigation für den Kommissar schon übernommen. Weil dann könnten wir zu dieser Obduktion vielleicht schon etwas beitragen, indem wir vielleicht Schüssen... Weitere Leichen dahin bringen. Ich meine... Hey, ich meine... Whatever. Ja, das könnten wir heute Abend machen, statt uns zu besaufen. Wow. I came out here to have a good time and honestly I feel so attacked right now. Können wir auch auf dem Weg dahin noch ein Bierchen trinken. Das sogenannte Fußpilz. Wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, Finne. Wir haben viel zu erzählen. Das stimmt. Ich bin auch eher dafür, dass wir uns heute betrinken. Und wenn wir sowieso noch 3, 4, 5 Tage hier sind, dann können wir uns das auch angucken. Ich muss euch unbedingt zeigen, was ich auf der Insel gelernt habe. Und ich hoffe, natürlich. Die ganze Stadt in Aufruhr! Genau, ein Wasser-Genasi, der gute Tricks kennt. Gut, das heißt, wir fahren auf jeden Fall weg. Ja. Ich könnten auch zu der Ziegelei fahren und ein ehrliches Leben als Ziegelmänner leben. Ich weiß nicht, ob 2,5% des Gewinns für die gesamte Gruppe. Nun, würden wir anfangen, dort zu arbeiten, würden wir ein Festgehalt bekommen. Oh, wir könnten Streikbrecher werden und die Ziegelei betreiben. Toll. Was meinst du, zahlen die? Nun, ich könnte Ziegel brennen. Stimmt. Du wärst der Ofen. Das würde die Materialkosten zumindest reduzieren. Wir könnten eine glorreiche Ziegel fahren. Also ich müsste mir die Bilanzen der letzten Jahre angucken, daraus könnte ich vielleicht errechnen, was so in den letzten nächsten sechs Monaten an Gewinn rumkommt. 2,5%. Ich möchte weder dein Land noch dein Volk beleidigen, aber genau deswegen hasse ich diese Stadt. Man sagt etwas und es wird sofort ein Zettel herausgezogen und gesagt, wir machen da mal eine Rechnung auf. Ich hole den Abakus raus und dann schauen wir mal, wie viel Gewinn man damit machen kann. Aber wenn ihr schon eine Ziegelei übernehmen wollt, wollt ihr doch auch, dass es ein Erfolg ist. Wer hat denn gesagt, dass wir eine Ziegelei übernehmen wollen? Wir haben nur Scheiße geredet. Aber vielleicht ist das tatsächlich der lukrativste Job auf dieser Liste. Ja, dann könnt ihr hier bleiben und eine Ziegelei übernehmen. Die komplette Stadt besteht aus Ziegeln. Aber da kannst du niemandem auf die Schnauze hauen. Weißt du, um wirklich Geld zu verdienen, sollten wir dieses komische Zepter, uns das Zepter vom Eiskanzler holen und hier ein paar Bäume hinzaubern. Wir sollten Bäume hier importieren. Ja, aber das Fimbul-Zepter kann leider gut sein. Wir haben umfassende Holzlieferungen mittlerweile aus dem Archipel. Also. Ja, aber ihr habt kein eigenes Holz. Ja, wir brauchen schon eigenes Holz. Ihr braucht einen Druiden. Und das Fimbul-Zepter kann man nur einmal pro Woche benutzen oder so. Und außerdem macht das Gurken. Und aus Gurken kannst du keine Häuser bauen, Chef. Kommt drauf an! Das sind die thessalische Holzgurke. Ja, ausgestorben. Thessalische Eisengurke. Ja. Abgesehen davon ist euch mal aufgefallen, wie viel altes Holz in Yara es gibt. Hätten sie das Fimbul-Zepter nicht dafür benutzen können? Anstatt irgendwelche armen Schiffe vom Grund eines Sees zu holen. Die armen Schiffe. Also gut. Deshalb gab es keine armen Leute in Yaras. Die wurden auf die armen Schiffe gepackt. Versenkt. Fünf Jahre reifen lassen. Genau. In die Mutter eines Sees und dann das Haus benutzt. In die Firnbei raus und dann zack. Also, das heißt, wir hauen hier ab. Mhm. Wir wollen ins Archipel. Wir wollen ins Archipel. Habt ihr Abgesehen davon. Und? Habe ich tatsächlich mal Gedanken gemacht. Würde ich vielleicht ein Geschäft eröffnen wollen? Für was auch immer, wir haben viele Talente. Würde uns das nicht stationär binden? Nun, Fimmler. Ich hatte so etwas wie ein Geschäft in der Zeit, in der wir uns getrennt haben. Nun, ich habe kein Gold beansprucht, aber. Hattest du ein Bordell? Hast du es umsonst gemacht? Hattest du ein Bordell? Hast du es umsonst gemacht? Nein. Für die Erfahrung. Nein. Ich kann das verstehen. Könnt ihr? Ja. Nika beugt sich nach vorne. Talia, was hast du eigentlich in der Zeit gemacht? Nun, in jedem Fall steht mein Wagen auch immer noch in dieser Stadt. Also müssen wir uns überlegen, ob wir ihn mitnehmen oder ob wir ihn hier lassen. Dein Wagen? In dieser Stadt hier. Ja. Erinnert ihr euch nicht, als wir hier hingefahren sind und ihr auf dem Rücksitz meines Wagens gesetzt habt, während ihr geraucht habt? Ach ja. Was für ein Wagen? Und ich euch gesagt habe, spart das Planzelt ab, ansonsten fängt es an nach Tabak zu riechen. Und wenn irgendjemand mit Tuberkulose sich da reinlegt, dann stirbt er wahrscheinlich. Oh. Tali hat in der Downtime die Tuberkulose gefunden. Erfunden und gefunden. Erfunden, gefunden und wieder verlegt und wieder neu gefunden. Genau. Ist das ein neuer Zauber? Ich kasse Tuberkulose. Oh Gott. Gut. Das heißt, ist schon mal klar, dass wir hier weg wollen. Und wir überlegen noch, ob wir das mit unserem eigenen Körperbrief machen oder im Auftrag von Contra. Dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Ja. Ihr könnt nochmal in euch gehen, könnt ein bisschen wieder zur Energie kommen. Und dann setzen wir an diesem Punkt wieder ein. Oh boy. Fünf Minuten nach, sagen wir mal. Oh yeah. Was denn? Ich habe dieses Finnfax bekommen. Einer meiner Lieblingsnamen. Können wir bitte einen Jingle dafür kriegen? Das geht raus in die Community. Bitte macht uns ein Jingle fürs Finn and Facts. Also, wir haben das vierte Monatsabo von Schleafa. Dankeschön. Der schreibt, das Reh hüpft hoch, das Reh hüpft weit. Warum? Auch nicht. Es auch ist bald nicht. Weihnachtszeit. Es hat ja Zeit. Ihr seid die Besten. Ja. Vielen Dank. Dann haben wir den ersten Monat von Kurax 5. Nice. Kurax 5. Cool. Bitte einmal schreiben, wie du das aufbauen haben möchtest. Damit wir nächstes Mal wieder falsch aussprechen können. Ja. Und da wo eben eine einstand, habe ich jetzt zwei Einsen, nämlich den 11. Monat von unserem treuen Freund ISTHQ. Yeah, nice boy. Danke euch beiden. Der schreibt, ein weiterer Monat, viel Liebe für das ganze Pack, Herz, kleiner als 3 natürlich. Hashtag Knicklichfehlmanufaktur, Hashtag Just Us for DM. Kommt und beides. Dazu muss ich noch sagen, wir haben einen großartigen neuen Follower. Mein neuer Lieblingsname, er heißt Apple Bro. Herzlich willkommen. Okay, die Pause verzögert sich. Und wir machen jetzt einfach um 10 nach Pause. Yeah. Wir gönnen uns noch additionally 3 Minuten, weil wir es können. Oh, da lege ich mich nochmal hin. Wir gönnen uns richtig. Gleich. Und wir sind wieder da. Wir befinden uns noch im Trautenheim, einer kleinen, von Halblingen geführten Kneipschaft und Bett- und Frühstückspension direkt an der Gracht in dem kleinen Vorort von Helvent-Hermstedt. Da sitzt ihr auf Bierbänken, trinkt ein bisschen Plankengang, snackt ein paar Reibekuchen. Danke. Und ja, führt Unterredungen über die Zukunft der letzten Legion. Lisbeth? Ja? Wie lange dauert es, einen Waffenschein zu machen? Gibt es einen kleinen Waffenschein? Nun, es gibt nur einen Waffenschein. Und nur einen hier, der die Erlaubnis hat, eine Schusswaffe in dieser Stadt zu tragen oder zu erwerben. Er meint sich selbst. Ich weiß. Siehst du nicht dieses leere Holz da in den Doppel? Ich habe gehört, die Wartezeiten für den Kurs sind sehr lang. Der Kurs selber sind ungefähr 3 Wochen Vorbereitung und dann die Prüfung. Also das hat mein Bruder zumindest so gemacht. Ja, vielleicht kann Wilhelm für dich eine Waffe besorgen. Und dann verlassen wir die Stadt ja sowieso. Allerdings, wenn ihr Interesse habt, könnten wir unsere finanzielle und diabolische Kraft vereinigen. Eine erwerben. Und ab und zu lasse ich euch damit schießen. Darf ich diesen Waffenschein mal sehen? Nein. Ich will mich nur vergewissern, dass er echt ist. Oh, glaub mir, ich habe eine komplette Nacht nur damit rumgewedelt. Jeder in dieser Taverne kann Zeugnis erheben. Oh ja. Er hat recht. Merkwürdig war, als er sich dann die ganze Zeit am Oberkörper gerieben hat und dann in die Hose gesteckt hat. So. Aber er hat sich sehr gefreut. Wenn ihr ihn jetzt anguckt, werdet ihr schwanger. Gut, also. Schrecklich mit euch hier. Ich bin momentan tatsächlich eher der Meinung, dass wir uns wirklich irgendwie um einen Kaffer... Und dann könnten wir irgendwo anheuern. Und du hast doch so einen Typen... Hast du nicht so einen Typen getroffen? Hast du das nicht erzählt? Ja. Wir sind auch schon gute Freunde, fast. Hm. Also fast. Wir könnten. Wenn ich seine Tätowierung nicht beleidigt hätte, hätten wir vielleicht Freunde werden können. Also wir haben uns eigentlich nur gesehen und ein paar Worte ausgetauscht. Wir könnten jemand mit einem Kaperbrief finden, uns auf seinem Schiff anheuern lassen, ein anderes Schiff finden, das mit dem Kaperbrief überfallen, die Crew, je nachdem wie gemein sie sind, töten oder gefangen nehmen und auf das andere Schiff packen, das Schiff nehmen, fahren. Kannst du ein Schiff fahren? Nun, man kann einen Schein für alles machen. Deinen ehemaligen Kapitän finden, so tun, als ob wir bei ihm anheuern und ihn den Dolch von hinten in die Rippen haben. Ruderstoff für eine Legende, meint ihr nicht? Nun, jeder Dolchstoß, wie man in Gulhafen sagt. Ist schon für eine Legende, oh mein Gott. Ihr wollt die Besatzung eines Schiffes töten, nur damit wir es fahren können? Nun, wenn es ein Piratenschiff ist. Ich glaube nicht, dass wir ausreichen, um einen Zweimaster oder gar einen Dreimaster allein zu fahren. Ja, wir können ein paar von ihnen am Leben lassen und ihnen bessere Bezahlung bieten. Mit welchem Geld? Mit welchem Geld? Dem Piratengeld. Aber das erbeutete Geld beim Kaperbrief geht an die Stadt, deshalb werden Kaperbriefe ausgestellt. Das ist die schlechteste Idee, die ich jemals gehört habe. Klaut einfach fremden Leuten die Schiffe und ihr Geld. Warte. Wir sind im Krieg. Wofür kapert man dann überhaupt? Wenn man kriegt einen Anteil. Was ist, wenn das Schiff unser Anteil ist? Das ist bestimmt aushandelbar. Wie viele Segel oder Ruder darf ein Schiff besitzen, damit wir es fahren können? Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach trinken? Gute Idee. Und ich weiß nicht, wo du die letzten anderthalb Stunden warst. Aber ich bin komplett besoffen. Das erklärt einiges. Also was soll ich jetzt festhalten? Warum ist das? Wartet. Lass mich meine göttliche Macht benutzen, um herauszufinden, was die richtige Sache ist. Oh, großer Meridian. Sollten wir auf einem Schiff anheuern, um einen Kaperbrief zu kommen? Um ein anderes Schiff zu finden, das versucht uns zu überfallen. Auf diesem Schiff die Besatzung entweder töten, anheuern. Oder auf das andere Schiff bringen, um dann das andere Schiff zu behalten, weiterzufahren, den ehemaligen Meister von Fimwerfen zu finden und auf seinem Schiff anzuheuern, um ihm dann den Dolch in den Rücken zu stoßen. Und ich caste Divination. Ich hab gerade einfach dieses Baby an so einer Muschel ziehen. Ja. Wie wäre es mit Nein? Du bist auf dem Holzweg. Das ist der automatische Anrufbewandter von Meridian. Ich bin leider in Scherbenform. welches Sacrificial Offering bietest du? Dieses Bier. Es muss 25 Goldstücke wert sein. Dieses große Bier. Was ist euer feinstes Stück Fleisch in diesem Laden? Es muss appropriate to your religion außer sein. Lisbeth. Oh Gott. Ja. Entschuldigung. Wow. Ouch. Appropriate zu meiner Gottheit sein. Damn. Was mit deiner Sonnenbrille? Was ist euer feinstes Stück Holz in diesem Etablissement? Der alte Schaukelstuhl von meinem Vater. Wie viel ist er wert? Oh, 3 Goldstücke? Wie viel davon habt ihr? Einen. Da hat er gerne rumgesittet, wenn er nachts sein Bier gesippt hat. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir brauchen genau 8,5 ungefähr. Alle drehen sich so ein bisschen um. Besitzt hier irgendjemand in dieser Taverne ein Holzstück, das ungefähr 25 Goldstücke wert ist? Zehn Hände so, ja klar, das ist hier. Ein, ihr hört von den einen, Holzstück, das 25 Goldstücke wert ist. Und ansonsten, ja genau, hat hier jemand ein Holzstück, das 25 Goldstücke wert ist? Und allgemeines Gelächter macht sich breit, aber ansonsten, ansonsten kriegst du keine ernstzunehmende Antwort. Die Götter schweigen über unsere Problematik. Habt ihr schon mal versucht? Nein, du kannst auch einfach 25 Goldstücke nehmen, weil dein Gott halt so der Gott der Herrschaft und des Goldenglanzes und so ein Scheiß. Dann nehme ich 25 Goldstücke. Okay. Baust du so ein Türmchen oder haust du sie einfach auf den Tisch? Das ist wichtig. Du musst sie mit einem Zeremonie durchstoßen. Ich stelle sie vor meiner Sonne auf. Okay. Seht Talia, wir sind. Ist das kitschig. Und dann tatsächlich kurz in sich geht, diese Phrase, die Frage an die Himmel stellt und sich kurz konzentriert. Ihr seht jetzt, wie jede einzelne Goldmünze kurz anfängt zu leuchten und ein kleines Symbol sich bildet, als jede Goldmünze einmal anfängt zu leuchten. Es könnte mit einer Art Ladebildschirm vergleichen. Das sieht aus wie der Android-Ladebildschirm. Und du spürst Wärme in deinem Kopf. Du spürst Wärme, die sich in deinem ganzen Körper ausbreitet. Du spürst trockene, angenehme Wärme, wie unter einer vollen, lachenden Sonne. Du merkst fast, wie du eine steife Brise im Nacken spürst. So langsam dich auf warmen Sand ausbreitest und einfach nur so ein Gefühl des Wohlergehens über dich kommt. Und du schließt die Augen und du siehst so einen einzelnen Zacken, wie aus einer goldenen Sonne rausgebrochen, gleißend und glitzernd, schimmernd im Sonnenlicht und dann in blauem Wasser versinken. Und dann ist dieses warme Sonnensymbol, Sonnengefühl wieder weg. Und das ist so das, was du bekommst. Ich möchte, dass wir uns ertränken. Wow, dein Gott ist ziemlich. Er stellt eine Frage über seine Zukunft und kriegt für 25 Gold einen richtigen Out-of-Body-Trip, ey. Don't do drugs, do religion. Do religion! Opium. Also es war zumindest ein bejahendes Gefühl. Man scheint dich gerne im Archipel sehen zu wollen. Dann lass uns doch, wir besorgen uns einen Kaperbrief, heuern irgendwo an und schauen wir uns das hinbringen. Wie bitte? Wir besorgen uns einen Kaperbrief, heuern irgendwo an und schauen, wo uns das hinbringen. Das ist wenigstens etwas, was wir aus freiem Willen machen. Ja. Schauen wir uns, wo er uns hinbringt. Können wir das nicht selber entscheiden? Ja, die werden vermutlich ein Ziel haben. Ja, und wir suchen uns vielleicht sogar das Schiff nach dem Ziel aus. Gut. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir keinen Ruf. Guck, wie viel eigenen Willen wir haben. Suchen uns vielleicht sogar das Schiff nach dem Ziel aus. Sei denn, sie sagen uns mit sehr autorischer Stimme, dass wir auf ihr Schiff kommen müssen. Autoritäre Stimme. Also, wollt ihr selber einen Kaperbrief ausgestellt bekommen oder wollt ihr bei jemandem anheuern? Das geht schneller. Nun, wie gesagt, ihr bräuchtet einen Bürgen, wenn ihr selber einen Kaperbrief wollt. Wir bräuchten ja nur einen Kaperbrief, wenn wir unser eigenes Schiff haben. Richtig. Und dann müssten wir ganz viel von dem, was wir so erbeuten, wieder abgeben. Richtig. Und die einzige Garantie, die wir haben, ist, dass die Diekländer nicht hinter uns her sein werden. Richtig. Ich meine, wie viel kostet ein Schiff? Ich kann es herausfinden. Die Frage ist folgende. Sollten wir angegriffen werden und wir haben ein Schiff, aber wir haben keinen Kaperbrief und sie greifen uns an und wir nehmen uns ihr Schiff oder ihre Leute, dann müssten wir ergo nichts an die Diegelande abtreten, weil wir nie unter ihrem Kaperbrief gesegelt sind. Ja. Genau. Wir bräuchten vorher ein Schiff. Ja. Was es unnötig machen würde, ein Schiff zu bekommen von anderen Leuten, die uns angreifen. Ja. Das macht Sinn, ja. Lass mich Merinion fragen. Die Zahlen lügen nicht. Dann lasst uns jetzt trinken und dann besorgen wir uns, versuchen wir morgen irgendwo anzuheuern. Nach der Obduktion. Und finden heraus, wie viel ein eigenes Schiff theoretisch kostet. Ich wäre ungern bei der Obduktion anwesend. Ich könnte sonst in der Zeit eine Liste von... Stell dich nicht so an. Ich dachte, wir brauchen dich. Du musst detaillierte Notizen machen über die Organe. Könnt ihr das nicht machen? Auf jeden Fall kann ich schreiben. Halt die Maul, natürlich kann ich schreiben. Bei der Buchhalter vor dir. Das erklärt sich viel. Du meinst, warum keiner von uns Papier hat? Ja, das kann sie kann ruhig machen. Sie kann uns da eine Liste machen. Ich würde in der Zeit eine Liste zusammenstellen. Guck, wie ich schreiben kann. Fick. Dick? Fick dich! Ich weiß, dass du eine Vorliebe für kräftige Frauen hast, aber... Vielleicht denke ich, eine Dicke können wir denn noch besorgen heute. Wow! Wow. Gibt's keine Modelle in dieser Stadt? Wow. Keine Ahnung. Was habt ihr mit ihm gemacht in der Zeit, in der wir weg waren? War ich der Einzige, der auf ihn aufgepasst hat? Genau. Jetzt hat er ein paar Bier getrunken und... Du hast dich echt verändert, Mann. Ja, stell uns mit deiner Liste zusammen, du musst nicht dabei sein. Dann braucht ihr meine Dienste heute Abend noch? Oder nein. Kann ich sonst nach Hause gehen? Du darfst mir noch was trinken. Du darfst aber auch nach Hause. Wir lachen auch nicht über deinen Namen. Das ist der Moment, an dem ich die Nachtruhe antrete. Lisbeth, was hast du vor zu tun, wenn wir die Stadt verlassen? Ich werde vermutlich mein Studium weiterführen. Und da gehen wir es so. Das sage ich dir. Komm mit! Oder? Nein. War das nicht die Frage, doch, die du stellen wolltest? Nein. Wir können Ordnung in unserem Leben gebrauchen. Wir sind bekannt dafür, gut zu zahlen. Es wird auch nicht so gefährlich. Außerdem haben euch bereits zwei Mitglieder sexuell dieser Gruppe. Nun, das waren alle. Bereits zwei Mitglieder dieser Gruppe vor einem tödlichen Anschlag auf euer Leben bewahrt, in den ihr niemals werdet ihr nicht mit dieser Gruppe gereist. Wollte mich das überzeugen? Das ist die ewige Waage. Wir balancieren sie aus. Ich meine, ich könnte ein Reisesemester einlegen. Wir müssen allerdings den Preis neu verhandeln. Ihr könntet mit uns reisen bis nach Neu-Guldenheim und dort könnt ihr weitersehen. Eure Dienste sind nicht mehr ganz so wertvoll außerhalb von Hervent, habt ihr recht, wir müssen den Preis neu verhandeln. Ich meine, er möchte schon im alten Guldenheim. Das ist nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ihr habt nicht unrecht. Allerdings ein beträchtlicher Gefahrenzuschlag. Ich glaube, das wiegt sich aus. Ich bin der Meinung, du solltest hier bleiben. Ich bin bisher auch noch der Meinung, aber ich sollte vielleicht erst mit Mutter drüber reden. Ja, du hast recht, Chen. Und das will eure Mutter auch mitgucken. Dann zeigen gut, was kann sie. Das wollt ihr nicht. Gute Nacht, die Herren. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Dame. Gute Nacht. Und sie nimmt die Sachen und verschwindet in der Dunkelheit. Ja, möchtet ihr diesen Abend noch was? Sorry. Jetzt erzähl mal, was hast du gemacht? Du bist definitiv stärker geworden. Die saß. Wie so an. Die ist das? Du musst doch irgendein besonderes Training absolviert haben, oder? Den Bengel hier habe ich trainiert. Ein paar Monate. Oh, du? Also zunächst bin ich mit Cassio zu meiner Ordensfeste gereist, an die Grenze nach Bahoba. Oh, stimmt, wir sind zu zweit. Erzähl. Wo mir dann während der offiziellen Zeremonie mein Titel als Marschall der letzten Legion anerkannt wurde. Die meiste Zeit bin ich eigentlich meiner Tätigkeit als pilgernder Paladin nachgegangen. Hab Leuten geholfen, sowohl in Prahova als auch in Thessalien, der Bleichen Küste. Zwischenzeitlich, das können wir später machen. Ich bin in den Abyss hinabgestiegen. Ich wollte sicher gehen, dass Hinohu in naher Zukunft nicht zurückkehrt und uns den gleichen Schabernack, die gleiche Misere noch einmal beschert. Es ist ein grausamer Ort. Da möchte ich nie wieder hin. Hast du ihn gesehen dann? Nein, aber die Ereignisse, die ich dort mitbekommen habe, weisen sehr stark darauf hin, dass gerade alle anderen Dämonenprinzen sich über seine Domäne hermachen und dass er eine Ewigkeit nicht mehr zurückkehren kann. Gut. Das ist eigentlich aus dem Baby geworden. Wo ist das? Wir haben es verbannt. Wieder zurück in seine eigene Ebene. In seine göttliche Ebene? Nun, das Wesen wirkt auf mich nicht besonders göttlich, allerdings. Ich schätze ja. Es hatte definitiv eine göttliche Aura an sich. Spirituell. Nun, ja! In unserer Zeit. Und Shem und ich reisten zuerst zusammen. Nördlich, Richtung Schneeflock. In Gulhafen war ich später noch einmal, aber zuerst. Die Lage ist erdrückend. Die Hexen haben sich die größten Teile des Waldes gesichert. Und wir kamen aus der Schlacht mit Inugo und ich hatte das Gefühl, nichts könnte uns jetzt mehr aufhalten. Sie trieben ihren Zauber mit uns und wären die Riesen nicht mit uns gewesen. Ich weiß nicht, ob wir es rausgeschafft hätten. Du hast es mal vergessen. Gegen den außerdem einem anderen Wesen. Ihr erinnert euch an das Wolfsgeheul, als wir das erste Mal durch den verschneiten Wald gestiegen sind. Und ich denke, wir haben den Ursprung davon getroffen. Ein Wesen, das uns anscheinend zweimal das Leben rettete und uns mit einem Mal zurückließ. Und es ist sichtbar Mondlicht, allerdings weiß ich nicht, was es bedeuten könnte. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ich habe viel Zeit mit Julianus und Damokles verbracht. Wir redeten viel und philosophierten. Es war Zeit war ein Balsam für meine Seele nach all dem, was wir erlebt haben. Es tut mir leid, dass ich euch nicht an die Front gefolgt bin, doch nach allem, was passiert ist. Und so ging die Zeit einher, während ich einen Wagen vorbereitet habe und mich in den Künsten der Heilung unterweisen ließ und machte ich mich auf den Weg und folgte dem Krieg. Ich habe die Scherben aufgelesen, die ihr hinterlassen habt, versucht sie wieder zusammenzuflicken. Ich war in Flüsterschacht am Heiligtum Meridians, aber... Hast du den Schild geborgen? Was für ein Schild? Der riesige Turmschild, den wir damals im Heiligtum gefunden haben. Hast du ihn zufällig gesehen? Liegt er noch da? Das war der Tempel des Sichtpaters. Ja, das war nicht das Heiligtum Meridians. Achso, okay, ich dachte, das wäre das gleiche. Also, nee, der Hohepriester bin ich jetzt. War auch nicht bei Flüsterschacht, sondern bei Briesenheim. Ein paar von euch haben sich selbst durch die Tunnel geschlagen. Ich bin zurück zur Stolzfeste gekehrt. Trainiert mit Isador. Lange Gespräche mit ihm geführt. Hab diese Wesenheit gefunden. Und habe in den dunklen Tunneln zusammen mit dem, der sie einst bewohnt hatte, die Ausmaße des Drachen neu geschätzt. Er breitet sich aus wie ein dunkler Krebs, der durch den Berg wächst. Ich habe Isador kämpfen sehen gegen einen ihm ebenbürtigen, nun überlegenen Gegner. Und so bin ich zurückgezogen für einen kurzen Moment nach Gulhafen und herausgefunden, dass all das, was damals passiert ist, anscheinend das Werk von Frey war. Mhm. Es gibt keinen Walhai. Das hat ihn nie gegeben. Allerdings scheint mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Und nun? Wie sieht die Stadt aus? Beschissen, wie immer? Nun, die gute Nachricht ist, dass dadurch, dass wir nach Yogg-Vuhul gereist sind, sind die, die sie eigentlich verwüsten sollten, die dort angekommen. Nun, ein paar Klingen an meinem Hals und ein paar verbrannte Assassinen später dachte ich, es wäre vielleicht Zeit, die Stadt zu verlassen. So bin ich zurückgereist und habe euch beide wieder getroffen. Talia war so nett, mich nach Schneeflock zu begleiten, wo ich etwas gefunden habe, was ich mir anscheinend selbst hinterlassen habe. Was hast du eigentlich gefunden? Magie. Die ich jetzt noch nicht benutzen kann, aber die uns wahrscheinlich bald sehr nützlich sein könnte. Magie in seiner Essenz. Nein, nicht Magie in seiner ihrer essentiellen, also ein Zauber. Okay. Nicht? Also. Ich war dann auch an der Front. Ich weiß nicht, ob ihr mich gesehen habt, aber ich habe viel von dem gesehen, was ihr gemacht habt. Dann hast du bestimmt auch gesehen, dass mich Präfektor Domitius Ultor zum... Na? Zum eisernen Herausforderer ernannt hat. Ja. Provocator Ferrum. Das ist ein Fremdwort. Merkst du ja. Und was bedeutet dieser Titel? Siehst du dieses Schwert? Es trägt den Namen der dunkle Herausforderer. Mit ihm wurde der Präfektor schon einmal geschlagen und er sah es als Zeichen an, dass ich in seinen Heereszug dazugestoßen bin und nun ja, gute Arbeit leistete. Und so verlieh er mir diesen Namen und ich zog mit dem dritten Heereszug in den Krieg. Ich bin dann nach einiger Zeit nach Schneeflock zurückgekehrt und habe mich zusammen mit Lucien ein bisschen um das leibliche Wohl der Vertriebenen gekümmert. Geld gesammelt für den Wiederaufbau. Ja, das war eine ruhige Zeit. Jeden Tag gutes Essen. Und ich habe mich mit Vespertilius dem Älteren unterhalten. Ah. Das ist der, mit dem ich gesprochen habe, oder? Ja. Ihm geht's jetzt wieder besser. Ach nein. Ja, diese ganze Limbus-Geschichte hat ihn ganz schön aufgewühlt. Ja. Ich kann jetzt... Es gibt neue Dinge, die ich kann, von denen ich mir noch nicht genau weiß, ob ich sie tun will. Was denn? Was denn? Sagen wir so, wenn es irgendwie einen Ort gibt, zu dem wir schnell kommen, ich kann unter gewissen Umständen, das ist aber wirklich sehr aufwendig, kann ich uns teleportieren. Könntest du uns... Das ist allerdings nur an einen Ort, den ich vorher besucht habe und vorbereitet habe. Sehr aufwendig vorbereitet habe. Habt ihr einen solchen Ort? Nein. Und glaub mir, ich weiß nicht, ob ich den unbedingt vorbereiten möchte. Es ist kompliziert. Ich erkläre es euch, wenn die Zeit dafür bereit ist. Habt ihr zufällig auf euren Reisen Hauptgoblin-Legionen gesehen? Mit euch. Ja. Naja, und wir haben basically die ganze Zeit gegen Hobgoblins gekämpft. Also nachdem die Kriegsgeschehnisse abgeebbt sind. Nein. Haben wohl zusammengefunden. Ich weiß, dass sie vertrieben wurden, so wie die Holterkulte. Ja, sie haben sich im Norden mit Prochowa verbündet und kämpfen jetzt gegen das Neothessalische Reich. Und ich Ich frage mich, ob sie sich auch andernorts noch mit anderen Fraktionen verbündet haben, um einen Krieg, einen großen Krieg gegen das Thessalische Reich zu führen. Ein Problem, was jetzt vielleicht nicht unseres ist. Das beunruhigt mich trotzdem halt hier. Ja. Tja, und dann bin ich hierher gegangen. Eigentlich nur, um ein Patent zu verkaufen. Und jetzt sitzen wir wieder hier und trinken. Und es ist ein Teufelskreis. Wochen später kein verkauftes Patent und wir wollen Piraten werfen. Ja. Ich habe auch einiges Neues gelernt. Und ich caste Taumaturgie und der Boden unter euch erbebt ein wenig. Das war ich. Hast du gefurzt? Nein. Also, da hat es aber stärker gewackelt. Isador hat mir ein paar Dinge gezeigt, wie ich nun ja eine neue Kraft anzapfe. Mhm. Nun, Fimler, verzeiht mir die brüske Frage doch. Wie kommt jemand wie ihr in den Besitz magischer Fähigkeiten? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ihr über ein Buch gebeugt lest, Duchamp. Weil ich die Hälfte meines Lebens nicht lesen konnte. Nun. Und es jetzt gelernt habe. Ich habe jetzt, wo es richtig schwierig ist. Ist es schwierig? Willst du das sagen? Ja, ja, nein, ja, es ist schwierig. Eher, weil selbst jetzt, wo ihr es könnt, ihr es so gut wie nicht nutzt. Habe ich heute nicht eine Rangliste gelesen? Habe ich dir nicht gerade eine Beleidigung zugeschoben? Es war keine Präposition. Digga, was ist eine Präposition? Schwer zu erklären. Wie viel Zeit hast du? Soweit sind wir mit dem Unterricht noch nicht fortgeschritten. Gleichzeitig habt ihr nie irgendwelche chaotischen magischen Fähigkeiten gezeigt. Das war hier eine Zustandsbeschreibung. Also, schwierig. Was im Endeffekt nur eine Quelle der Macht zulässt. Und die wäre? Hört Nika sich zurücklehnen und so ein bisschen pfeifen. Was ist mit dieser Kette, Fimmler? Die ist geglüht, als sie gekämpft hat. Die Kette war ein Geschenk. Von wem? Der dritten Kohorte, der ich unterstand. Nun gut. Und ihr, Philipp? Wie habt ihr euch die Zeit vertrieben? Naja, wir mussten ja erstmal aus der bleichen Küste raus. Dementsprechend habe ich mich mit Fimler und Nika erstmal an den Kriegshandlungen beteiligt, um die Häuterkulte und auch die letzten Gnolle einem verdienten Schicksal zuzuführen. Es war sehr... Shamir könnte das bezeugen, ihr habt das gesehen. Mhm. Ja, kurz darauf sind wir an das neu erworbene Anwesen von Nika gereist. Und dort habe ich besagtes Training mit Fimler auf mich genommen. Ich habe festgestellt, auch wenn ich zwar eine gewisse Flinkheit habe und sehr raffiniert mit Waffen umgehen kann, fehlt es mir einfach an reiner Physik, um mich gegen das, was uns teilweise gegenüberstand, durchzusetzen oder gar zu überleben. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber auf unserer Expedition ins Archipel hat sich dieses Training bereits einmal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut ausgezahlt. Ja. Ansonsten, gut, im Zuge der Kriegshandlungen auf unserer Durchreise haben wir noch mit allerhand prominenten Leuten gesprochen und dadurch ist mir dieses schöne Instrument in die Hände geraten und ich zücke eine wunderbare, weiß anmutende Laute. War doch mal, ja. Diese Laute habe ich von einem Paladin der Oloria bekommen. Ist es eine Paladinin gewesen? Nee, ist eine Paladin gewesen. Also er war sehr attraktiv und du warst in deiner Sexualität verwirrt, ja, aber es war doch ein Typ, ja. Mit Namen Bayeux Leblanc. Kommt er aus Tuilerie? Ich glaube nicht. Auch hat mir der Orden der Holoria noch nichts gesagt. Ich bin ihm auch noch nicht noch einmal begegnet. Ich weiß noch nicht, ob, wann und wie, beziehungsweise wie diese Laute zum Einsatz kommt, weiß ich, aber es ist eine Laute, die Musik durch... Was? Musik spielen kann. Unter anderem, aber sie hat durchaus einen anderen Effekt, als man ihr zumuten würde. Sie macht hungrig, sie ist verstimmt. Ich stelle mich einmal so vor den Tisch, dass ich mit 4 einmal alle reinbekomme. Okay. Und caste 4 auf euch, indem ich einmal diese Laute anschlage. Gebt mir einen... Es ist bestimmt... Ja, das habe ich natürlich genau bei 4 nicht mit aufgeschrieben. Müsste Wisdom sein. Ich glaube aber auch, dass es Wisdom ist. Probably 4. Es ist ein Wisdom Saving Throw. Gegen DC? Gegen DC 18. What? 19. Ich hab's euch nicht geschafft. 20. Okay. Ihr hört eine wunderschöne Melodie, die an euren Rückenwirbeln langsam runterläuft und praktisch erhärtet, erkaltet und die kalten Finger der Furcht in eure Wirbelsäule reindrücken. Diejenigen, die den Safe nicht schaffen, sitzen für den Moment einfach nur starr da, gucken Finn mit geweiteten Augen an, als eure Realität langsam beginnt zu verschwimmen für Sekunden und Finn gleichzeitig wunderschön, aber auch abstoßend, widerwärtig und krank aussieht. Immer mal wieder die Bilder zu verschwimmen scheinen und ihr immer mal wieder merkt, wie ihr alles tun wollt, außer ihn anzugucken, außer hier zu sein, jede Bewegung in seine Richtung, die falsche wäre, bis der Zauber verfliegt und der kalte Schweiß einfach nur an euch herunterläuft und ihr für einen Moment noch zitternd da sitzt, bevor so die warme Abendsonne hell wendet, diesen Angstanfall, den ihr beim Klang der Laute gehört habt, wieder hinwegschiebt. In den letzten 30 Sekunden hat sich absolut nichts verändert. Unangenehm. Sehr. Das könnte auch nützlich sein. Ich hoffe sehr darauf. Ich möchte dieses Geschenk nicht ungenutzt lassen. Ja, und das große Finale meiner Zeit war dann diese grandiose Expedition in eine Nekropolis im Archipel mit Nika und Fimla, die durchaus noch ein anderes, lasst es mich so ausdrücken, das Zauberarsenal noch auf eine sehr natürliche Art und Weise bereichert hat. Habt ihr etwas Geiles gefunden? Also, es kann durchaus geil sein, es hat nur sehr kurze Arme. Ihr. Ihr habt euch selbst gefunden, wenn ihr die Gruppe ist. Durch all die Freunde, die ich auf dem Weg gemacht habe, bin ich endlich zu mir gekommen. Voll schön. Ich polymorphe mich in Finnen. Nichts passiert. Nein, aber lasst mich das zu einem geeigneteren Zeitpunkt zeigen. Und ja, euch jetzt in Angst und Schrecken zu versetzen, war ein geeigneter Zeitpunkt. Ich habe dem Grab meiner Mutter noch einen Besuch abgestattet und habe etwas gefunden. Auch das Grab seiner Mutter. Das ich vorher noch nie gesehen habe und das in den Breitengraden, in denen meine Mutter lebte, nicht wachsen sollte, diese Blume. Und ich zeige euch eine Skizze von einer Blume mit, ja, einem feurigen Kranz als Blüte. Ich habe ein bisschen rumgefragt und herausgefunden, dass diese Blume nur auf der Insel Inferna wächst. Das ist doch auch in die Richtung. Ja. Auf der Vulkaninsel? Ja. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist es nicht vom Heiligen Reich verboten, diese Insel zu betreten? Weiß ich nicht. Lisbeth ist weg. Gib mir einen History-Check. 13. Mhm. Ist verboten. Das, was du weißt. Hm. Warte, das ist über 10. Ja, vom Heiligen Reich vielleicht, aber sind wir nicht Freigeister? Nun, durchaus. Doch ihr wisst, wie das mit verboten ist. Manche sind aus dummen Gründen, manche sind aus gründigen Gründen. Ich hätte nicht nur eine Sache auf... Doch, ich hätte eine Sache. Nein, damit wären es zwei auf Inferna zu erledigen. Erstens, das Schwert Furienklaue neu zu schmieden. Und zweitens, herauszufinden, wer diese Blume auf dem Grab meiner Mutter ablegte. Nur nicht mal. Ein dummes Gefühl. Auf einer Insel mit Feuer kann ich euch schlecht alleine lassen, deshalb. Also ich möchte nach Tilana. Und ich denke, es liegt alles im selben Bereich, richtig? Und ich weiß noch nicht, wohin mich mein Weg im Archipel führt. Allerdings muss ich eine Runde aussetzen. Ich werde mein Beinkleid wechseln. Diese Laute war etwas intensiver, als ich gehofft hatte. Warte, lasst mich. Ich kann doch Dinge tun. Nein. Du kannst sie trocken machen, aber und du kannst sie auch reinigen, aber du kannst sie nicht reinigen. Es gibt Dinge, die kann man nicht reinigen. Ich persönlich möchte herausfinden, ob der Mondteufel, der den wir damals entkommen lassen haben, noch auf freiem Fuß ist. Und wenn das der Fall ist, möchte ich ihn zurück in die neuen Höllen schicken. Und das kann ich nicht alleine. Da brauche ich eure Hilfe. Gute Idee. Teufel euch besondere Grampose. Ich fühle mich verantwortlich dafür, dass er auf freiem Fuß ist. Ist Nika dabei? Mhm. Ich wechsle mal so kurz so. Sie scheint sehr interessiert am Himmelszelt zu sein. Nun, es kann natürlich auch sein, dass es, egal was wir damals getan hätten, er freigekommen wäre. Aber es kann genauso gut auch sein, dass wir der Grund dafür sind, dass er freigekommen ist. Sobald sie das Boot angezündet hätten, wäre er freigekommen. Mit ihrem Bannkreis, nach dem, was wir gehört haben, wäre er wahrscheinlich mitgestorben. Hm. Aber. Nun, aber. Den hätten sie ja nicht die ganze Zeit aufrechterhalten können. Die schienen fanatisch zu sein. Vielleicht wären sie mitverbrannt, wären sie ihr Ritual. Ich weiß es nicht, aber. Letztendlich haben wir ihn befreit. Was sonst passiert wäre, ich weiß es nicht. Ich meine, ich denke, etwas rumfragen schadet nicht. Ja, natürlich. Sind Sie der Mondteufel? Nee, okay. Sind Sie der Mond? Nee. Okay. Sind Sie der Mond? Nee, okay. Gut, wir haben jetzt etwas rumgefragt. Wir haben unser Bestes getan. Wir haben schon 11 Minuten verschwendet. Hast du mal Hunger? Ich habe Hunger. So, Philipp muss aufs Klo, lass uns gehen. Gut. Dann ab ins Bett. Wir sind alle sehr müde anscheinend. Nun, wartet. Auf einen Moment. Ich hole den Orb raus. Ich wollte versuchen, ihn zu finden. Den Mondteufel? Mit dem Ding? Nun, warum nicht? Ein Versuch ist es wert, aber ich glaube, dass es eher auf uns zurückfallen könnte. Muss es eine Person oder eine Creature sein für Scrying? Creature. Gut, ich meine, ich habe mich nach einigen unserer alten Feinde erkundigt, mittels dieses Orbs und mittels eines Zaubers, den ich gelernt habe, der diesen Orb obsolet macht. Das ist derselbe Zauber. Ja, ja. Nur, er könnte dadurch direkt gucken, nicht du. Ja. Und wir können alle etwas reinstecken, anstatt dass ich alles reinstecke. Nicht gesehen. Versuchen wir es. Im Endeffekt wird er eher herausfinden, dass ich ihn suche. Wie viel starke Magie brauchen wir? Und wir brauchen eine Hand von jedem von uns. Ich habe kleine Hände. Wenn ihr zwei geben wollt. Und dann casten wir mal das Grind. Ich nicht. Die Energie fließt in das Orb. Und für einen Moment scheint es, als würde euer Bewusstsein hochgezogen werden, beziehungsweise das von Talir hochgezogen werden, um das Wesen zu beobachten. Aber stattdessen, dass so wie gewohnt es in die Vogelperspektive geht und irgendwo wieder runterzoomt, verzerrt das Bild. Und vor deinem inneren Auge erscheint einfach nur die große, leuchtende Kugel des Mondes, wie sie gleißender wird, heller wird und das Bild vor deinen Augen schließlich zerspringt und du das Gefühl hast, dass du keine Connection hergestellt hast. Also du wolltest das machen, oder? Du das Gefühl hast, keine Connection hergestellt zu haben. Scheiße. Nichts, was ich nicht erwartet hätte. Ist der Mond? Er ist der Mond? Es wird. Ist er der Mann im Mond? Oder der Mond? Es wird etwas schwieriger sein, ihn ausfindig zu machen. Aber wir werden viel rumkommen, wir haben viele Ziele. Es ist genau wie als ich versucht habe, frei zu orten. Statt dem Mond sah ich nur einen blanken Goblin-Arsch. Gut. Na gut, Leute, ich gehe ins Bett. Ich habe auch schon ein Bier oder zwei zu viel. Auch das hat mir Isadora beigebracht, zu wissen, wo meine Grenzen sind. Nun, ich war sie waren drei Bier vor diesem, aber ich weiß, dass sie da sind. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Was ich erwartet hätte. Ich kam mir immer vor wie ein Mann, der seine Grenzen kennt, aber sie gerne übersteigt. Das bin ich. Pimmler. Also gut, ich muss nun wirklich diese Hose wechseln, denn es wird langsam kalt. Oh, das ist so unangenehm. Außerdem, das reibt schon ein bisschen, ja. Außerdem könnte ich es nicht erwarten, endlich wieder meine Budehafener Jogginghose anzuziehen. Ah. Wow. Ja, Mensch, dann ab ins Bett. Morgen ist ein neuer Tag. Ich gehe noch nicht ins Bett. Okay. Ich warte, bis alle gegangen sind. Okay. Sind alle gegangen? Ja. Nice. Jetzt gehe ich auch. Nein. ich gehe nochmal so ein bisschen durch die Bar und lausche mal, ob sich zufällig irgendwo Leute über einen Waffenschein unterhalten. Ordentlich specific. Gib mir Perception. Gib mir Perception, Jack. Hey, red doch mal über einen Waffenschein. Ja. Was wolltest du haben? Perception, meine Güte, Perception Check. 14. Okay. Du bekommst interessante Einsichten in das Leben eines Arbeiters in der Ziegelei. Du bekommst interessante Einsichten über das Leben, in die Arbeit eines Gärtners. Manche Leute regen sich ein bisschen darüber auf, dass die Grachten sehr überfüllt sind zurzeit und man Ewigkeiten braucht, um von einem Ort an den anderen zu kommen. Niemand redet über Waffen. Niemand redet hier über Waffen. Niemand hat die Absicht, über Waffen zu reden. Niemand hat die Absicht, über Waffen zu reden. Gut, dann würde ich noch mal ein bisschen... wo sind wir jetzt? Viertelmäßig? Helmstedt. Helmstedt. Herm. Habe ich gesagt. Fantastisch. Dann wie viel ist es ungefähr? Mittlerweile 21 Uhr. Mhm. Dann würde ich gerne mal draußen ein bisschen spazieren gehen. Okay. Wie viel Tumult ist draußen noch? Jetzt um diese Uhrzeit ist am meisten los. So, die ganzen kleinen Wirtschaften stellen ihre Tische und ihre Stühle auf die Straße und Leute gehen umher, verkaufen aus dem Bauchladen was. Lichterketten werden angemacht. Ja, so die ganzen Halblinge, die halt von der Arbeit jetzt nach Hause kommen, machen halt jetzt nochmal einen drauf, wie das Halblinge halt so tun. Gut, dann würde ich einfach mal so die Straßen entlang ständern, so... und mich mal in einer größeren Menge umhören, ob ich hier vielleicht was vermachen kann. Gib mir einen Perception Check. Elaborate Plan. Das ist eine 22. Es ist dir, ob des Geräuschpegels und so weiter, praktisch unmöglich, wirklich einzelne Gespräche allgemein zu lauschen, wenn du dich auf kleinere Gruppen fokussierst. Es wird über alles geredet. So, es wird über das riesige Schiff geredet, das gerade in der südlichsten Werft gebaut wird und das niemand glauben kann, wie riesig das eigentlich ist. Es wird so ein bisschen über diesen Zeitungsartikel geredet, wird darüber geredet, dass sich der... dass sich anscheinend der Schmied, der die Waffen hergestellt hat, die bei dem Übergang, die bei dem Überfall benutzt wurden, hat sich gestellt. Irgendwie im Laufe des Tages gab ein öffentliches Statement von Contract, die gesagt haben, dass sie nicht mit Terroristen verhandeln und dass die Neujahr-Expedition weiterhin durchgeführt werden wird. Ansonsten, das ist so die großen Themen, wo du immer mal wieder so Grüppchen siehst, die sich darüber unterhalten. Und die anderen sind so, oh, es ist schrecklich, wer weiß, was mit der Familie von Herrn Braunstein passiert ist. Und dann so, ja, furchtbar. Weißt du, wo man einen Waffenschein machen kann? Nein, keine Ahnung. So, das ist so, das Word on the Street. Ansonsten einfach viel Privates. So, Tante Ulla verschenkt kratzende Pullover. Oh Mann, ich komme viel zu selten dazu, meine Familie in zu besuchen. Es ist einfach nur, es ist entspannte Post-Work-Atmosphäre. Und man hat jetzt mal die Freiheit, sich überall so ein paar Sachen zu unterhalten. Okay, dann stellen wir die Frage doch mal anders. Sehe ich jemanden, der eine Schusswaffe trägt? Gib mir einen Investigation-Check. Die guten Würfe waren alle eben. Nein! Nein, sag. Was? Sag. Was, jetzt wird's Investigation? Ja. Das ist eine 8. Nein. Aber es fällt dir tatsächlich auf, dass hier niemand eine Waffe trägt. Interessant. Halblinge. So, das ist Rückstoß, bitte. Du bist noch nicht lange in dieser Stadt. Dann trinke ich noch mit dem ein oder anderen Halbling noch das ein oder andere Bierchen und verabschiede mich dann auch Richtung Bett. Gut. Dann beenden wir an dieser Stelle diese High-Energy-Runde. Ich muss noch eine kurze Anekdote erzählen. Klar. Ich war mit Marty in der Europa-Passage und wir haben uns über irgendwas unterhalten. Ich weiß nicht, ob das D&D war oder so. So, von hinten kommt halt so der schmierigste Typ an, kommt plötzlich rein und ist so, habt ihr gerade über Network-Marketing geredet? Oder? Er so, nein. Also ja, Network-Marketing, ne? Und fängt so an mit uns darüber, ich muss mir ja gerade Pinne vorstellen, wie er so. Ja, und dann, ne? Dann habe ich sie auf ein Date getroffen, so. Und sie war auch eine Süße, vielleicht sehe ich sie nächstes Wochenende. Wieso habt ihr da gerade über einen Waffenschein geredet? Schusswaffen, richtig? Peng, peng, Jungs. Und mit dieser erheiternden Anekdote beenden wir die heutige Session. Okay, also ich kann ja schon mal die Fans ein bisschen gespannt machen. Ich werde diesen Waffenschein niemals auf herkömmlichem Wege erlangen, aber ich werde einen Waffenschein haben. Und ja, in der nächsten Folge werden wir vielleicht endlich in See stechen. Oder irgendwo uns aus der verhasstesten Stadt 2019 herausbewegen. Nein, wir müssen noch auf den Spiel warten. Hast du eine Umfrage dazu durchgeführt? Also ich habe, glaube ich, von jedem in diesem Raum einmal gehört, ich hasse diese Stadt. Hätte ich auch gerne einen Supercut von. Das ist eine offizielle Umfrage gewesen. Ja, wir sehen uns nächste Woche nicht. Da macht Justus Monster Mash Rambazamba. Yeah. Und in der Woche darauf bringen wir die letzten beiden Termine der letzten Legion in Hellbent hinter uns und gucken, wo ihre Abenteuer sie hinführt. Wird Finnen an einen Waffenschein kommen? Werden sie an einen Kaperbrief kommen? Werden sie bei einem Kapitän anheuern, der einen Kaperbrief hat? Ein Schiff kapern, das Schiff übernehmen, Fimlers ehemaligen Kapitän aufsuchen, sich von ihm anheuern lassen und ihm in den Rücken stechen? Das sind Fragen, die es in eine Legende zu erschaffen. Explorers Pack Staffel 2, Baby. Mal gucken, was so passiert. Die ganze Staffel geht um diesen Plan. Wir brauchen einen neuen Justus. Zeig dir das hier, wir fahren 3 Jahre mit dem Typen. Wir kapern, wir plündern, wir brandschatzen. Sie uns hochgearbeitet haben, seine persönliche Ehrengarde sind. Selbst dann warten wir noch 15 weitere Jahre, bis er irgendwann ins Retirement geht. Bis er auf seinem Sterbebett liegt und sagt, Jungs, ich war die besten Freunde, die ich für euch war. Wegen euch war es die schönste Zeit in meinem Leben. Aber der Krebs, ich leide. Und Fimbler läuft so eine einzelne Träne übers Gesicht, während er hinten durch reinsteht. Er ihn einfach nur anguckt und sagt, danke, mein Freund. Ja, die vorletzte Folge ist einfach ein komplettes Flashback über die 40 Folgen davor und ob sie diesen Plan wirklich ausführen konnten oder wo sie gerade sind. Dann gucken sich alle vom Moment an, so Tränen laufen übers Gesicht und dann... Nice. Was jetzt als nächstes? Bis zum nächsten Mal. Haben wir? Nein. Nein. Vielen Dank an alle. Gehört, vielen Dank an alle, die dabei. Das war Sven, wie er sich den Stricken knüpft. Wir sehen uns nächste Woche. Explorers Pack! Haben wir eine besondere Mondphase momentan? Keine Ahnung.